Aufnahmen von diesem Mann, der sich Abul Hussein nennt. Abul Hussein Hassan Dabbagh, glaube ich, heißt der mit vollem Namen. Der in seinem Raum scheinbar sehr oft, also in sehr schlechter Weise, über das spricht, was wir hier erklären und über den Manhaj, den wir hier also unterrichten und verbreiten. Und ich habe jetzt öfter von diesem Mann einige Aufnahmen zugespielt bekommen. Das sind immer wieder nur kurze Ausschnitte. Aber natürlich kann man sich ein Bild davon machen, wie dieser Mensch denkt und wie er agiert und wie er sich verhält und auch welchen Jahl er von sich gibt. Und ich meine, das größte Problem besteht überhaupt darin, dass, ich meine, jeder, der uns zugehört hat in den letzten Wochen und diese Durus gehört hat, die wir in den letzten Wochen hier durchgenommen haben, diesen Unterricht, der weiß, dass das, was wir hier sagen, ausschließlich der Manhaj von Ahlus Sunnah wal Jama'ah ist. Das heißt, und wir werden auch später noch, inshallah, irgendwann in Zukunft in den Durus darauf zu sprechen kommen, wer genau Ahlus Sunnah wal Jama'ah sind und was das bedeutet. Und, Sekunde. Also es gibt hier, meine Brüder und Schwestern, inshallah, ich werde das blocken, dass man mich privat so anschreiben kann während des Tages. Und dann kann ich mich nicht konzentrieren. Inshallah werde ich die Fragen nachher beantworten. Also Fragen, die es gibt, inshallah, werde ich nachher, und ich werde auch nachher es zulassen, dass man mich privat anschreibt, inshallah, aber jetzt nicht während des Tages. Wenn es Fragen gibt, dann bitte an die Admins. Und ich habe hier, also die letzte Frage war organisatorisch und natürlich, ich habe dazu gar nichts mitzuentscheiden. Hier, es gibt jede Menge Admins und es gibt einen Raumbesitzer, die entscheiden das. Also vor allem der Raumbesitzer entscheidet, was hier gemacht wird, so organisatorisch entscheiden. Also diese Fragen bitte nicht an mich. Tayyib, also dieser Mann, Abul Hussein, ich meine, die Sache ist die, jeder, der uns in den letzten Wochen zugehört hat, der weiß, dass das, was wir hier unterrichten, der Manhaj von Ahlus Sunnah wal Jama'ah ist. Wir werden später erklären, was das genau bedeutet, dass es sehr viele Sekten im Islam gibt und dass es sehr viele Menschen und Richtungen und Bewegungen gibt, die sich zum Islam bekennen und gar keine Muslime mehr sind, sondern in den Kufr verfallen sind, also aus dem Islam ausgetreten sind, herausgefallen sind, ohne es zu ahnen natürlich. Diese Dinge werden wir inshallah in Zukunft auch noch ein bisschen ausführlicher erklären. Aber jeder, der diese letzten Durus gehört hat in den letzten Wochen, der weiß, dass hier kein Wort gesagt wird, dass in diesem Raum kein Wort gesagt wird, das nicht auf Koran und Sunna basiert und das nicht darüber hinaus auf den Aussagen des Salaf basiert. Das heißt, wir verpflichten uns hier auch dazu, all das, was wir sagen, all das, was wir vorbringen, mit den Aussagen des Salaf zu belegen. Und dieser Mann bezeichnet das, was wir hier unterrichten, er bezeichnet das, da gibt es verschiedenste Aussagen, die mir hier also überbracht wurden von ihm und die mir übermittelt wurden, teilweise habe ich das auch natürlich selber gehört, von dem, was mir zugespielt wurde, er bezeichnet das, was wir hier unterrichten, als Khawarij-Gedankengut. Er sagt, das ist also Al-Khuruj. Al-Khuruj ist die Richtung der Al-Khawarij. Und teilweise gibt es so Aussagen, dass das, was wir hier unterrichten, schlimmer ist als das, was die Ahbash sagen. Und die Ahbash sind Kuffar. Und er meint also, das ist schlimmer. Und es gibt so Aussagen von ihm, die mir übermittelt wurden, dass es schlimmer ist, also dass das, was wir hier unterrichten, und allein uns beizuwohnen, hier in diesem Raum uns beizuwohnen und zuzuhören, dass dies schlimmer ist, als Zina zu begehen. Weil wir hier eben extreme Bid'a angeblich unterrichten und die Bid'a eben schlimmer ist als die Kabira. Solche Sachen gibt dieser Mann von sich. Und ich sage nochmals, das, was wir hier unterrichten, ist der Manhaj von Ahlus Sunnah wal Jama'ah, und jeder, der sich diese Durus angehört hat, weiß, dass jedes Wort, das wir hier sagen, auf Aussagen des Salaf basiert. Und so etwas als Extremismus zu bezeichnen, sowas als Khuruj oder Khawarij-Gedankengut zu bezeichnen, sowas als über sowas zu sagen, es sei schlimmer als eine große Sünde, es sei Bid'a, es sei eine Kabir, also es sei schlimmer als Sinna und dergleichen uns beizuwohnen. All diese Dinge, ich meine, das sind Aussagen, die hier über den Manhaj von Ahl-Sunnah wal-Jama'a getroffen werden. Und jemand, der sowas über diesen Manhaj sagt, spricht grundsätzlich Kufr. Das ist grundsätzlich eine Kufr-Aussage. Das heißt, diesen Manhaj als Khawarisch Gedankengut zu bezeichnen, ich meine, das ist eine Verschmähung des Manhajs der Ahl-Sunnah wal-Jama'a, des Weges der Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Und das ist eine sehr krasse Sache. Inshallah werden wir später vielleicht genauer auf ihn eingehen, aber ich möchte heute speziell also zu diesen Aussagen, die mir eben jetzt vor allem diese letzten Aussagen, die mir eine Schwester zugespielt hat, zu denen möchte ich heute hier Stellung nehmen, um zu zeigen, welch großen Jahl dieser Mann hier verwaltet und in welch grundsätzlichen Widerspruch seine Aussagen zum Weg der Ahl-Sunnah wal-Jama'a stehen. Und zwar, also hat er sich speziell hier einer Sache angenommen, er möchte hier erklären, das ist ein Thema, das ich eigentlich später ausführlich anschneiden wollte und erklären wollte. Wir werden es vielleicht auch später ausführlicher bringen, aber heute einmal um zu zeigen, einfach mal aufzuzeigen, welch absurde Gedanken dieser Mensch von sich gibt, werden wir inshallah zu einigen seiner Shubuhat, einigen dieser Zweifel, die er hier sozusagen erregt, wir werden dazu hier Stellung nehmen, inshallah ta'ala. Ja. Und wir werden mit den Aussagen des Salaf zeigen, dass das, was er sagt, wirklich im Widerspruch, im grundsätzlichen Widerspruch zu dem steht, was Ahl-Sunnah wal-Jama'a ist. Zum Ersten, also er meint, die Tatsache, dass wir hier den Takfir vornehmen, das widerspricht dem Islam und dem islamischen Gedankengut und dem Manhaj der Ahl-Sunnah wal-Jama'a, das behauptet er. Und er bezieht sich hier auf einige Vorfälle. Und wir werden diese Vorfälle inshallah jetzt einen nach dem anderen durchgehen. Als erstes spricht er hier von Zatu Anwad. Er fragt dort in seinem Raum, ob die Leute Zatu Anwad kennen, die Geschichte von Zatu Anwad. Und erklärt jetzt hier anhand dieser Geschichte, dass jemand den Schirk begehen kann, den offensichtlichen, eindeutigen Kufr begehen kann und dennoch entschuldigt sein kann. Das möchte er sagen, und er möchte daher sagen, ich weiß nicht, was er damit sagen will. Also grundsätzlich bezieht er sich natürlich immer wieder darauf, dass wir gegen Ibn Ubayy und Ibn al-Thaymin keinen Takfir vornehmen dürfen. Das ist, wie gesagt, Ibn Ubayy und Ibn al-Thaymin ist im Kapitel für sich gekommen. Aber will er damit sagen, dass wir jetzt keinen Takfir auch gegen die Regenten vornehmen dürfen, dass wir diese Regenten der islamischen Welt, diese Tawarik, nicht als Kuffar sehen dürfen und dass Leute, die den offensichtlichen Schirk begehen, dass wir keinen Takfir gegen die tun, also vornehmen dürfen? Das sind die Dinge, die er so von sich gibt. Und wir werden sehen, wie er das hier sagt. Also wie gesagt, Mas'alatu Zati Anwad, gehen wir auf die Aussagen des Salaf hier ein in Bezug auf diese Geschichte. Also grundsätzlich, worum handelt es sich? Das ist ein Hadith von überliefert bei Tirmidhi und in Sunan al-Tirmidhi, und er sagt, also hu yusahih hadha al-hadith Tirmidhi, laut Tirmidhi ist dieser Hadith sahih. Hadith überliefert von Abu Waqid al-Layfi, und in diesem Hadith heißt es: Kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ila Hunaynin wa nahnu hadithu wa ahdin bi kufr. Wir begaben uns, und das war nach der Eröffnung Mekkas, also nachdem Mekka dem Islam eröffnet wurde, nachdem der Prophet sallallahu alaihi wasallam Mekka eroberte, begab er sich mit ihnen Richtung Hunain, um dort gegen den dort ansässigen Stamm zu kämpfen, die sich dem Islam widersetzt. Also kharajna ila Hunain, kharajna ma Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ila Hunain, wa nahnu hadithu wa ahdin bi kufr. Und wir waren neu im Islam, das heißt, wir waren erst seit kurzem dem Kufr, also wir waren erst seit kurzem aus dem Kufr getreten und waren seit kurzem erst Muslime, sagt hier Abu Waqid al-Layfi. Walil mushrikina sidratun ya'kufuna 'alayha wa yanutuna biha aslihatahum. Und die Mushrikun hatten einen Baum, um den sie sich versammelten und bei dem sie eben um den sie zu kauern pflegten. Wa yanutuna biha aslihatahum, und sie pflegten ihre Waffen an diesem Baum aufzuhängen. Wa yanutuna biha aslihatahum. Und dieser Baum wurde genannt Zatu Anwad. Zatu Anwad heißt eigentlich jener, auf dem was aufgehängt wird. Also jener Baum, auf dem was aufgehängt wird. Zatu Anwad, also jener Baum, auf dem, was aufgehängt wird. Was, und hier sagen jetzt die, also Abu Waqid al-Layth sagt, فَمَرَرْنَا بِسِدْرَ. Und so kamen auch wir an einem Baum vorbei. Und hier müssen wir wissen, also warum haben die Mushrikun ihre Waffen dort aufgehängt? Warum haben die Mushrikun ihre Waffen an den Baum gehängt? Die Mushrikun waren der Überzeugung, dass es in diesem Baum eine gewisse Baraka gibt, einen gewissen Segen gibt, und dass wenn sie ihre Waffen auf diesem Baum hängen, an die Zweige dieses Baumes hängen, dass die Baraka, dass der Segen, der in diesem Baum steckt, dass dieser Segen, also sie waren der Überzeugung, dass Allah subhanahu wa ta'ala, die Mushrikun waren der Überzeugung, dass Allah subhanahu wa ta'ala in diesen Baum einen gewissen Segen hineingegeben hat. Baraka. Dass er diesen Baum, in diesen Baum Baraka eingegeben hat. Oder dass er diesen Baum Baraka eingegeben hat. Und sie pflegten also ihre Waffen dort aufzuhängen, um diese Baraka zu übernehmen. Das heißt, die Baraka sollte in ihre Waffen fließen. Das war eine der Mu'taqadat, das war eine der Überzeugungen der Mushrikun vor dem Islam. Also ganz wichtig, sie haben nicht etwa geglaubt, dass der Baum selbst irgendwie jetzt eine göttliche Eigenschaft hat oder eine Art Gott ist oder dergleichen, das haben sie nicht gedacht. Wir wissen, dass die Mushrikun, das haben wir speziell in den ersten Durus ausführlich erklärt, dass die Mushrikun fest davon überzeugt waren, dass es nur einen einzigen Gott gibt, nur einen Schöpfer, dass es nur einen gibt, der das Universum lenkt. Und der die Geschicke des Universums lenkt, der es regnen lässt, der uns versorgt, der die Schöpfung hervorgebracht hat und so weiter und so fort. Das heißt, davon waren sie fest überzeugt. Aber sie haben hier diesen Baum, sie haben daneben natürlich die Toten angebetet. Aber sie haben die Toten nicht etwa angebetet, weil sie dachten, dass die Toten jetzt an der Schöpfung beteiligt sind oder an der Lenkung des Universums beteiligt sind. Nicht deswegen, sondern weil sie dachten, diese Toten haben eine hohe Position bei Allah. Und aufgrund dieser hohen Position haben sie diese Toten angebetet. Aber sie waren nie da, sie haben nie gedacht, dass diese Toten, diese Geschöpfe, die sie anbeten, dass diese Geschöpfe irgendeine göttliche Stellung haben. Das haben sie nie gedacht. Das war nie Teil ihrer Aqida. Also wie gesagt, auch in Bezug auf diesen Baum, die Mushrikun meinten, dass wenn sie ihre Waffen an diesen Baum hängen, an die Zweige dieses Baumes hängen, dass dann die Baraka, die Allah diesem Baum eingegeben hat, in die Waffen überfließt. Auf die Waffen, auf ihre Schwerter übergeht. Das war ihre Überzeugung. Also sie meinten, Allah subhanahu wa ta'ala hat diesem Baum eine Baraka eingegeben, Segen eingegeben. Und als die Muslime, als die Sahaba, natürlich nicht alle, sondern speziell jene, die vor kurzem erst in den Islam eingetreten waren. Wir wissen, der Prophet a.s. hat Mekka erobert und sehr viele Menschen, die Menschen sind scharenweise in den Islam eingetreten, speziell nach der Eroberung Mekkas, allein schon mal alle Leute aus Mekka. Und diese Leute waren neu im Islam, hatten nicht viel Ahnung vom Islam. Und nun kamen diese Leute an einem Baum vorbei und sagten zum Propheten sallallahu alaihi wasallam, Qulallah, ij'al lana dhata anwad. Okay, khair, ihr könnt hören. Nein. Ja, Rasulallah, ij'al lana dhata anwatin kama lahum dhatu anwat. O Gesandte Allahs, lass auch uns einen solchen Baum haben, wie sie einen Baum haben. Das heißt, lass auch uns, schenke auch uns einen Baum, an dem wir, an dessen Zweige wir unsere Waffen aufhängen können, so wie sie, also die Mushrikun, ihre Waffen an einen Baum hängen. Also so wie sie die Baraka aus diesem Baum verlangen, gib auch uns einen Baum. Lass auch uns einen Baum haben, an dem wir unsere Waffen aufhängen können, auf das Allah subhanahu wa ta'ala in diese Waffen die Baraka übergehen lässt. Das heißt, was haben sie jetzt hier verlangt? Was haben die Sahaba, jetzt nur jene, die jetzt neu im Islam waren, was haben jene Sahaba, die neu im Islam waren, was haben sie verlangt? Haben sie verlangt, diesen Baum anbeten zu dürfen? Waren sie etwa der Überzeugung, dass dieser Baum eine Art göttlichen Charakter hat oder Gott ist oder neben Allah subhanahu wa ta'ala eine Art göttliches Wesen darstellt? Haben sie das gedacht? Das haben nicht einmal die Mushrikun gedacht. Nicht einmal die Mushrikun, bevor sie in den Islam eintraten, die Mushrikun von Mekka oder die Mushrikun der arabischen Halbinsel, haben nicht gedacht, dass es mehr als einen Gott gibt. Sie wussten, es gibt nur ein oberstes Wesen. Und das, was sie hier verlangt haben, sie haben hier verlangt, einen Baum zu erhalten, dass der Gesandte sallallahu alaihi wasallam einen gewissen Baum herausnimmt oder einen gewissen Baum bezeichnet, über den Allah subhanahu wa ta'ala dann die Baraka in ihre Waffen fließen lässt. Das ist das, was sie wollten. Das heißt, sie wollten einen Baum haben, in den Allah Baraka eingibt. Sie wollten aber nicht diesen Baum anbeten. Sie waren nicht etwa der Überzeugung oder der Meinung, dass irgendein Baum aufgrund seiner eigenen Fähigkeiten Baraka und Segen in die Waffen geben kann. Das heißt, sie haben nicht gedacht, wenn sie ihre Waffen an einen Baum hängen, wenn Allah subhanahu wa ta'ala jetzt einen gewissen Baum für sie ernennt, heraussucht und sagt, okay, ihr könnt hier eure Bäume aufhängen, eure Waffen aufhängen. Sie haben nicht gedacht, dass dieser Baum aufgrund seiner eigenen Konstellation oder aufgrund seiner eigenen Eigenschaften oder was auch immer, dass dieser Baum jetzt in den Waffen die Baraka eingibt. Sie wollten etwas, sie wollten, dass Allah subhanahu wa ta'ala in diesen Baum die Baraka eingibt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt, sie haben nicht verlangt, Schirk zu begehen. Das, was sie hier verlangt haben, fällt unter den kleinen Schirk. Das, was sie hier verlangt haben, fällt unter den kleinen Schirk. Fällt unter den Haram, fällt unter das, was man Zara'ir al-Shirk nennt. Das sind Dinge, das sind Handlungen und Taten, die zum Schirk führen, aber nicht in sich Schirk sind. Und das ist ein wesentlicher Unterschied. Sie haben hier nicht verlangt, einen Götzen anbeten zu dürfen. Sie haben ja nicht verlangt, jetzt sich vor irgendeinem anderen Gott niederwerfen zu dürfen. Was hat der Gesandte a.s.w. gesagt? Er hat gesagt, Allahu Akbar. Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat banu Israel. Allahu Akbar, ihr habt genau das gesagt, oder Qultum walladhi nafsi biyadihi, ihr habt sowas gesagt, ihr habt etwas gesagt, was so ist, wie das, was Banu Israel gesagt haben. Qultum walladhi nafsi biyadihi. Qultum walladhi nafsi biyadihi. Ihr habt gesagt, bei dem, in dessen Hand meine Seele ist, ihr habt das gesagt. Ihr habt etwas gesagt, was auch Banu Israel gesagt hat. Und Kama ist hier, Al-Kafu, Huna Kafu Tashbih. Kafu Tashbih. Das heißt, der Gesandte a.s. wollte hier zeigen, dass die Aussage des Sahaba der Aussage von Banu Israel ähnelt. Und was haben Banu Israel gesagt? Was haben sie gesagt? Qultum walladhi nafsi biyadihi kama qalat Banu Israel, ij'al lana ilahan kama lahum aliha. قال إنكم قوم تجهلون لتركبن سنن من كان قبلكم. Dieser Hadith, wie gesagt, ist bei At-Tirmidhi. Der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, als sie das verlangt haben, ist wütend geworden. Er ist wütend geworden und er hat zu ihnen gesagt, das, was ihr hier verlangt, das ähnelt dem, was Banu Israel, was die Juden verlangt haben, was die Kinder Israels von Musa a.s. verlangt haben. Was haben die Kinder Israels von Musa verlangt? Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Die Kinder Israels, also die Juden, die um Moses waren, die sich um Moses geschart hatten, sie haben gesehen, wie die Mushrikun Götzen haben, die sie anbeten. Die Muschrikun pflegten Götzen anzubeten. Und sie sagten, was sagten sie? Sie sagten, lass auch uns solche anbetungswürdige Figuren haben. Schenke uns anbetungswürdige Figuren, so wie auch sie anbetungswürdige Figuren haben. Ij'al lana ilahan. Und wir wissen, al-ilah, wal-ma'bud. Und wir haben das früher sehr ausführlich erklärt. Ilah, al-ilah ist das Anbetungswürdige. Al-ilah ist alles, was angebetet wird. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat auch diesen Namen Al-Ilah, und Al-Ilah bedeutet hier einfach jener, der angebetet wird. Al-Ilah. Was haben sie verlangt? Also die Kinder Israels haben viel mehr verlangt als das, was die Sahaba hier verlangt haben, etwas viel krasseres. Sie haben gesagt, lass auch uns einen Götzen haben, so wie sie Götzen haben. Ij'al lana ilahan, laysa sidratan aw shajaratan. Ij'al lana ilahan kama lahum aliha. Lass uns Götter haben, wie auch sie Götter haben. Oder lass uns einen Gott haben, neben Allah subhanahu wa ta'ala, lass uns etwas Anbetungswürdiges. Nicht wirklich Gott, sondern etwas Anbetungswürdiges. Also lass auch uns Figuren haben. Und wir wissen, sie sind auch später dazu übergegangen, sich selbst ein Kalb zu formen, aus dem Gold, das sie mittrugen. Sie haben sich dann selbst ein Kalb geformt und haben dieses angebetet. Sie haben sich einen Götzen geformt und haben sich vor diesem niedergeworfen. Haben diesen Götzen angebetet. Als Musa a.s. dann für 40 Tage von ihnen ging. In dieser Zeit seiner Abwesenheit haben sie sich ein eigenes Kalb geformt und haben sich vor diesem niedergeworfen und haben es angebetet. Das hatten sie verlangt. Das heißt, was sehen wir? Wir sehen, dass Banu Israel, die Kinder Israels, also die Juden damals um Musa a.s., sie haben von Musa verlangt, ihnen einen Götzen zu formen, für sie einen Götzen zu formen oder sie einen Götzen haben zu lassen. Sie haben verlangt, dass sie neben Allah etwas anderes anbeten dürfen. Das ist das, was sie wollen. Etwas Anbetungswürdiges neben Allah subhanahu wa ta'ala. Hingegen, was haben die Sahaba verlangt? Die Sahaba haben einen Baum verlangt. Sie haben verlangt, einen Baum zu bekommen, an den sie ihre Waffen aufhängen, auf das die Baraka, die Allah diesen Baum eingibt, in ihre Waffen überfließt. Und der Gesandte alaihissalatu wassalam hat aber hier gesagt und hat hier gezeigt, dass ihr euch genauso verhalten habt oder so ähnlich, besser gesagt so ähnlich, weil Al-Kaf, Harfu Tashbih, Kama, wie nochmals dieser Text, Allahu Akbar, Kultum walladhi nafsi biyadih, Kama qalat banu Israel, Kama, wal-Kafu Harfu Tashbih. Also ihr habt etwas Ähnliches verlangt. Das, was ihr verlangt habt, ähnelt dem, was Banu Israel verlangt haben. Und die Ulama haben auch aufgezeigt, dass das, was sie hier haben wollen, das war Mujarradul Mushabaha. Das heißt, der Gesandte a.s.w. ist wütend geworden, weil sie etwas verlangt haben, zu dem sie kein Recht haben. Und für das es keine Beweise gibt. Für das, also Allah subhanahu wa ta'ala hat keinen Baum ernannt. Und was wollten sie? Sie wollten hier die Mushrikun nachmachen. Sie wollten die Mushrikun nachahmen. Und das hat den Gesandten sallallahu alaihi wasallam wütend gemacht. Weil sie es verlangt haben, sie haben vom Gesandten verlangt, den Gottesdienst oder eine Form des Gottesdienstes oder besser gesagt eine Form der Baraka, eine Form des Ansuchens um Baraka. Es geht ja nicht wirklich um Gottesdienst, sondern es geht darum, dass hier um Baraka angesucht wird, um Segen. Sie wollten Segen haben für ihre Waffen, auf das sie dann eben kraftvoller kämpfen können und auf das diese gesegneten Waffen ein besseres Ziel im Kampf erwirken. Das war ihr Wunsch. Ihr Wunsch war es, den Mushrikun in diesem Punkt nachzuahmen. In diesem speziellen Punkt wollten sie die Mushrikun nachahmen. Das heißt, sie wollten einen Baum haben, wie auch sie einen Baum haben. Was haben die Mushrikun mit diesem Baum gemacht? Haben sie ihn angebetet? Nein. Die Mushrikun haben dort ihre Waffen aufgehängt, um die Baraka zu erhalten, von der sie meinten, dass Allah sie diesen Baum eingegeben hat. Und von der sie meinten, dass sie aus den Zweigen dieses Baumes in ihre Waffen übergeht. Aber selbst die Mushrikun waren davon überzeugt, dass die Baraka von Allah subhanahu wa ta'ala kommt. Und sie haben diesen Baum nicht angebetet. Und das, was jetzt hier die Sahaba, jene Sahaba, die neu im Islam waren, sie wollten hier genau das Gleiche. Sie wollten einen Baum haben, in den Allah die Baraka eingibt. Und das hat den Propheten a.s.w. wütend gemacht, dass sie von ihm verlangen, die Mushrikun nachzumachen. In einem speziellen Punkt, und zwar in dem Punkt, Baraka zu erhalten, den Segen für die Waffen zu erhalten. Also selbst das, was die Mushrikun in Bezug auf diesen Baum gemacht haben, war kleiner Schirk. Das, was die Mushrikun in Bezug auf diesen Baum gemacht haben, dass sie den Segen diesem Baum abverlangt haben, war kleiner Schirk. Das Schirkul Asghar und war kein großer Schirk. Das heißt, mit dieser Handlung allein fällt man nicht aus dem Islam. Und das finden wir öfter zum Beispiel. Zum Beispiel gibt es diesen Hadith, Sahih, wo manche gesagt haben, Mutirna binau ikada. Mutirna binau ikada. Das heißt, es hat an einem Tag geregnet, und das ist natürlich in einer Nacht, einmal hat es geregnet. Es hat einmal in einer Nacht geregnet, als die Sahaba unterwegs waren, mit dem Gesandten sallallahu alaihi wasallam. Und der Regen ist natürlich etwas Besonderes, speziell also dort in der Wüste, in der arabischen Wüste, etwas ganz Seltenes. Und die Menschen freuen sich sehr darüber. Mutirna binau ikada ay bisabab al-kawkab. Sie haben gesagt, also aufgrund dieses Sternes haben wir Regen erhalten. Einige haben gesagt, wir haben aufgrund dieses Sternes, aufgrund eines gewissen Sternes am Himmel, haben wir Regen erhalten. Also weil dieser und jener Stern aufgegangen ist, weil dieser Stern sich in dieser Nacht am Himmel befand, haben wir Regen erhalten. Sie haben aber nicht gesagt, dass dieser Stern es regnen ließ. Das haben sie nicht behauptet. Hätten sie das behauptet, das wäre Schirk gewesen, das wäre Kufr gewesen, aber das haben sie nicht behauptet. Und dennoch war das kleiner Schirk. Auch das, das heißt, dass man sagt, wir haben den Regen erhalten aufgrund des Sternes, der sich heute am Nachthimmel befand. Das ist kleiner Schirk, weil Allah subhanahu wa ta'ala lässt es nicht regnen, nur weil irgendein Stern sich am Himmel befindet. Und wenn man sowas glaubt, dann ist das eine Form des kleinen Schirk. Das heißt, wenn man glaubt, dass Allah subhanahu wa ta'ala es regnen lässt, nur weil irgendein Stern am Himmel steht. Dieser Stern hat mit dem Regen nichts zu tun. Aber das ist kein großer Schirk. Das heißt, jemand, der sowas sagt, der sagt, aufgrund des Sternes ist der Regen gekommen. Das bedeutet noch nicht, dass hier jemand in den großen Schirk verfallen ist. Und das ist ganz wichtig. Ich meine, die Ulama sagen, sie wollten einen Stern, einen Baum haben in Bezug auf diesen Baum. Yastamidduna biha. Yastamidduna biha nasr. Wa laysa minha. كانوا يريدون شجرة يستمدون بها النصر وليس منها النصر. هذا مهم جدا في غاية الأهمية, والفرق هذا يعني في دقيق ولكن في غاية الأهمية. Was wollten sie? يعني يستمدون بها النصر. Sie wollten durch diesen Baum siegreiche Waffen haben. Aber sie waren nicht der Ansicht, dass dieser Baum ihnen den Sieg beschert oder dass dieser Baum den Waffen etwas antut oder den Waffen etwas eingibt aufgrund seiner eigenen Konstellation. Dass der Baum es ist, der sie siegen lässt. Sie wussten genau, dass Allah sie siegen lässt. Aber sie dachten oder meinten, wenn sie ihre Waffen irgendwo aufhängen, an einen Baum, in dem es Baraka von Allah gibt, dass dann eben der Sieg kommt. Und das ist kleiner Schirk. Das heißt, sie haben hier den Baum, sie haben hier versucht, auf eine Art und Weise den Sieg zu erringen, die Allah nicht vorgezeichnet hat. Allah hat nicht gesagt, dass es in irgendeinem Baum eine Baraka gibt. Und die Muschrikun in diesem Punkt nachzuahmen, ist kleiner Schirk. Und nicht eben großer Schirk. Und jetzt kommt hier Abul Hussein und erzählt uns, schau, die Sahaba, weil sie neu waren im Islam, die Sahaba haben den Kufr verlangt. Die Sahaba haben verlangt, den Schirk zu begehen. Die Sahaba, die neu waren im Islam, haben den Schirk verlangt, haben den Kufr verlangt. Das behauptet er hier. Und dann sagt er, schau, und der Prophet a.s. hat trotzdem von ihnen nicht verlangt, wieder die Shahada zu sprechen, wieder La ilaha illallah zu sagen. Und das, wir werden jetzt gleich sehen, anhand inshallah einiger Aussagen des Salaf, dass das, was er hier sagt, wirklich absoluter Schwachsinn ist. Er bezichtigt hier die Sahaba, er meint, die Sahaba, nachdem sie muss, also jene Menschen, die in den Islam eingetreten waren, die Shahada ausgesprochen hatten, haben wenige Tage oder wenige Wochen, nachdem sie die Shahada ausgesprochen haben, auf dem Weg nach Hunayn, haben sie wieder verlangt, den Schirk begehen zu dürfen. Das behauptet er. Das heißt, sie wollten Schirk begehen, sie haben den Schirk verlangt und sie haben Kufr begangen. Er behauptet, sie haben Kufr und Schirk begangen. Und meint aber, dass der Gesandte a.s. sie entschuldigt hat. Tatsache ist aber, sie haben nie Schirk begangen und sie haben nie Kufr begangen mit dem, was sie hier verlangt haben. Und du siehst doch zum Beispiel, wenn der Gesandte a.s. sagt, also in einem Hadith heißt es, der Hadith ist bei Ibn Majah, dieser Albani, der sagt, er ist Hassan, aber wie gesagt, also das Albani behauptet, dieser Hadith ist Hassan, aber ihr wisst, also Albani ist speziell in den Hadith-Wissenschaften, wenn er den Tahsin vornimmt, ist das immer sehr, sehr fragwürdig. Und dazu kommen wir inshallah ein anderes Mal, aber grundsätzlich, also in diesem Hadith, was auch immer, er ist also sehr bekannt. Mir geht es nicht um die Richtigkeit des Hadithes, sondern nur um zu zeigen, wie die Araber die arabische Sprache verstehen. In diesem heißt es, Mudminul Khamri ka'abidi wathan. Mudminul Khamri ka'abidi wathan. Jener, der alkoholsüchtig ist, ist gleich einem, der Götzen anbetet. Oder ähnelt einem, der Götzen anbetet. Hier haben wir wieder genau dieses Kaf und Tashbih. Genauso wie oben, als der Gesandte a.s. zu den Sahaba sagte, ihr habt etwas verlangt, das dem ähnelt, was Banu Israel verlangt haben. Und hier sagt er auch, jemand, der alkoholsüchtig ist, er verwendet die gleiche, also hier ist die gleiche Syntax, der gleiche Satzbau, die gleiche Konstellation. Mudminul Khamr ka'abidi wathan. Jemand, der alkoholsüchtig ist, ähnelt jemandem, der die Götzen anbetet. Genauso wie der Satz vorhin. Also der Gesandte a.s. hat gesagt, ihr habt etwas Ähnliches verlangt wie Banu Israel. Weil manche Leute sagen dir, wieso der Gesandte a.s. hat ja den Sahaba gesagt, das, was ihr verlangt habt, das ist das, was die Banu Israel, was die Kinder Israels, was die Juden von Musa verlangt haben. Aber der Gesandte a.s. hat das nicht so gesagt. Der Gesandte a.s. hat gemeint, es ähnelt dem, was sie verlangt haben. Nicht, dass sie den gleichen Schirk verlangt haben. Und natürlich, die Kinder Israels sind damals, die Juden und Musa, sind mit dem, was sie verlangt haben, Kuffar geworden. Sie sind damals in den Schirk verfallen. Warum sind sie in den Schirk verfallen? Weil sie den offensichtlichen Schirk verlangt haben. Sie haben gesagt, wir wollen einen Götzen haben. Wir wollen etwas haben, das wir neben Allah anbeten können, vor dem wir uns neben Allah niederwerfen können. Das heißt, die Banu Israel, die Kinder Israels, wollten die Götzenanbeter, die sie gesehen haben, sie wollten sie, als sie gesehen haben, sie sind an Götzenanbetern vorbeigekommen und haben gesehen, die beten ihre Götzen an. Und das hat ihnen gefallen. Und da haben sie gesagt, wir wollen das Gleiche. Und das zeigt den unglaublichen Jahl dieser Leute, der Banu Israel und der Juden. Musa a.s. führt sie durch das Meer und Allah subhanahu wa ta'ala rettet sie durch Musa a.s. aus den Klauen des Pharao. Und was machen sie? Sie verlangen neben Allah noch einen Götzen anbeten zu dürfen, nur weil sie sehen, dass irgendein Stamm das macht. Aber das, was die Sahaba verlangt haben, das war nicht das. Das, was die Sahaba hier verlangt haben, war der kleine Schirk. Und er hat nur das Verlangen selbst ähnelte dem Verlangen der Banu Israel. Diese Ansuche ähnelte der Ansuche der Banu Israel, aber war nicht genau das Gleiche. Und zum Beispiel sagt auch der Gesandte sallallahu alaihi wasallam, als jemand hat zu ihm gesagt, Masha Allahu wa shi'it, was du willst und was Allah will. Also sie hatten ein Gespräch, ein gemeinsames, und dann hat ein Mann zum Propheten gesagt, gut, Masha Allahu wa shi'it, was du willst, was Allah will und was du willst. Was hat hier dieser Mann, der das zum Propheten sagte, dieser Sahabi, der zum Propheten sagte, Masha Allahu wa shi'it, was Allah will und was du willst, das heißt, möge das geschehen, was Allah will und das, was du willst. Was hat er hier gemeint? Wollte der Sahabi jetzt hier sagen, dass der Wille des Propheten sallallahu alaihi wasallam dem Willen Allahs gleichgesetzt ist? Und dass die Dinge in der Welt nur dann geschehen können, wenn der Prophet sie will, genauso wie sie nur geschehen können, wenn Allah sie will? Wollte er das damit sagen? Sicher nicht. Keiner kommt auf die Idee, dass der Wille des Propheten sallallahu alaihi wasallam gleichzusetzen ist mit dem Willen Allah subhanahu wa ta'ala. Wir wissen, wenn Allah etwas nicht will, dann geschieht es nicht. Aber wir wissen, dass wenn der Gesandte sallallahu alaihi wasallam etwas nicht will, dann kann es durchaus geschehen. Und auch dieser Sahabi, als er das zum Propheten gesagt hat, hat nicht gemeint, dass der Wille des Propheten gleichzusetzen ist mit dem Willen Allahs. Und hat nicht gemeint, dass der Prophet ein Gott ist, genauso wie Allah. Er wollte damit nicht sagen, dass der Prophet auf der gleichen Stufe wie Allah steht. Aber schau, wie der Gesandte alaihi salatu wasalam geantwortet hat. Er hat ihm gesagt, Aja'altani lillahi niddan? Hast du mich Allah gleichgesetzt? Schau, wie der Gesandte alaihi salatu wasalam reagiert hat. Was sagt der Sahabi? Der Sahabi sagt, was Allah will und was du willst. Masha Allahu wa shi'it. Was Allah will und was du willst. Und keine Frage, der Sahabi ist sicher nicht auf die Idee gekommen, dass jetzt der Prophet Gott geworden ist. Oder dass er mit Gott gleichzustellen ist. Dass er und Allah auf einer Stufe stehen. Aber was sagt der Gesandte? Der sagte, hast du mich Allah gleichgesetzt? Aja'altani lillahi nidda? Der Gesandte alaihi salatu wasalam hat natürlich verstanden, dass der Sahabi das nicht sagen wollte. Er wusste genau, der Sahabi will nicht sagen, dass er, der Prophet, mit Allah gleichgesetzt ist und dass er genauso ein Gott ist wie Allah subhanahu wa ta'ala. Er wusste genau, dass der Sahabi das nicht sagt. Aber die Wortwahl des Sahabi war nicht korrekt. Und deswegen, was hat er gesagt? Hast du mich Allah gleichgesetzt? Hat der Gesandte alaihi salatu wasalam jetzt Takfir gemacht gegen diesen Mann? Wollte der Gesandte sallallahu alaihi wasalam diesem Mann sagen, du hast gerade Kufr gesprochen? Wollte er ihm das sagen? Sicher nicht. Und nie hat irgendein Gelehrter gesagt, dieser Mann, der gesagt hat, Masha Allahu wa shi'it, was Allah will und was du willst, nie hat irgendein Gelehrter gesagt, egal ob von Ahlus Sunnah oder nicht von Ahlus Sunnah, nie hat einer gesagt, dass dieser Mensch in den Kufr verfallen ist, dass er in den Schirk verfallen ist, dass er den Gesandten Allah gleichgesetzt hat. Das hat nie jemand behauptet. Aber der Gesandte alaihi salatu wassalam, einfach um zu zeigen, wie gefährlich solche Aussagen sind und wie sehr der Moslem darauf achten muss, welche Worte er wählt, wie er zu sprechen hat, wie sehr er auch auf seine Wortwahl zu achten hat. Das wollte der Gesandte alaihi salatu wassalam sagen. Denn diese Wortwahl hat einen gewissen Schirk-Charakter. Aber alle Gelehrten sind sich einig, dass diese Wortwahl kleiner Schirk ist und nicht großer Schirk. Masha'Allahu wa shi'a, wenn jemand sagt, was Allah will und was du willst, also wenn hier das jemand in einem Satz so sagt, was Allah will und was du willst, also es geschieht das, was Allah will und was du willst, jemand sagt zu dir zum Beispiel, jemand will von dir irgendetwas. Jemand will von dir, dass du, oder jemand will irgendeine Tat setzen, irgendeine Handlung setzen. Und du sagst ihm, okay, Masha'Allah, also was Allah will und was du willst. Beispielsweise, ich mache das, was Allah will und was du willst. Wenn jemand so eine Aussage trifft, dann meint er natürlich nicht, dass diese Person mit Allah gleichzusetzen ist. Aber dennoch, diese Wortwahl ist kleiner Schirk. Und der Gesandte a.s.w. hat ihm hier etwas gesagt, was eigentlich großen Schirk bedeutet. Ja'altani lillahi nidda, hast du mich Allah gleichgesetzt? Er weiß genau, er hat ihn Allah nicht gleichgesetzt. Er weiß genau, dieser Sahabi hat den Propheten Allah nicht gleichgesetzt. Aber er hat diese harte Wortwahl verwendet, er hat diese harten Worte gewählt, um diesem Sahabi zu zeigen, wie gefährlich diese Wortwahl ist. Und genau das gleiche war auch mit Zatu Anwad, mit jenen Sahaba, die vom Propheten a.s. verlangt haben, ihre Waffen an diesem Baum aufhängen zu dürfen, wie die Mushrikun auch einen Baum hatten, an dem sie ihre Waffen aufzuhängen pflegten, um dort die Baraka herzubekommen. Schau, was al-Shatibi sagt. Al-Shatibi sagt in seinem Buch Al-I'tisam, also ein ganz bedeutender Gelehrter des Usul, und heute, also es gehen sehr oft, Ahl-Sunnah wal-Jama'a gehen sehr oft speziell auf sein Buch Al-I'tisam und auch auf ein anderes Buch von ihm zurück. Ja, das heißt Al-Muwafaqat. Also diese zwei Bücher sind wirklich sehr wesentliche Bücher. Und was sagt er hier? Was sagt hier Al-Shatibi? Er sagt, فَإِنَّ اتِّخَاذَ ذَاتِ أَنْوَاطٍ يُشْبِهُ اتِّخَاذَ الْآلِهَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا أَنَّهُ هُوَ بِنَفْسِهِ. Schau. Also Abul Hussein sagt uns, diese Leute haben den Schirk verlangt, haben den Kufr verlangt. Abul Hussein möchte uns sagen, dass die Sahaba vom Propheten sallallahu alaihi wasallam verlangt haben, einen Baum anbeten zu dürfen, Schirk vornehmen zu dürfen, Kufr machen zu dürfen. Was sagt der Shatibi? Al-Shatibi sagt, verinnert die Chada Dati Anwad, wenn man sich einen solchen Baum nimmt, wenn man sich also einen solchen Baum nimmt, an dem man seine Waffen aufhängt, um die Baraka zu erhalten, die sich in diesem Baum angeblich befindet und die Allah diesem Baum eingeben soll, verinnert die Chada Dati Anwad, yushbihu die Chada al-Alihati min dunillah. Das ähnelt dem Götzendienst. Das ähnelt der Tatsache, neben Allah andere Wesen anzubeten. La annahu huwa bi nafsihi. Nicht, dass es das Gleiche ist. Nicht, dass es das Gleiche ist. Das heißt, das, was die hier verlangt haben, war kein Schirk. Aber es hatte Schirk-Charakter. Genauso wie die Aussage, Masha'Allahu wa shi'a, Schirk-Charakter hat. Das heißt, es hat den Charakter der Beigesellung. Es hat den Charakter der Gleichstellung. Eine solche Aussage, wenn du und Allah, oder wenn Allah und du wollen, wenn Allah und du wollen, oder konkret im Arabischen, wenn Allah will und du willst, diese Aussage hat Schirk-Charakter, hat den Charakter der Beigesellung, ähnelt der Beigesellung, aber ist keine Beigesellung. Und das ist ganz wesentlich. Und deswegen schau, Sheikhul Islam, Muhammad ibn Abdul Wahhab, er führt diesen Hadith in seinem Buch Kitab al-Tawhid an. Also diese Geschichte von Zatu Anwad führt er an. Und da sehen wir auch wieder einmal, wie viel Ahnung dieser Abul Hussein hat vom Tawhid, den er unterrichtet, weil er kennt nicht einmal Kitab al-Tawhid. Hätte er Kitab al-Tawhid, das sind gerade mal ein paar Seiten. Das kann man in einer Stunde schnell durchlesen. Und dieser Mann setzt sich hin und unterrichtet über 10 Jahre angeblich, wie er das selber in seinem Raum gesagt hat. Über 10 Jahre unterrichtet er angeblich die Aqida des Salaf und schau was, und dann bringt er solche Beispiele und sagt, die Sahaba haben den Schirk verlangt und haben den Kufr verlangt und der Gesandte hat keinen Takfir gegen sie gemacht und hat von ihnen nicht verlangt, wieder La ilaha illallah zu sagen. Schau was, was sagt Muhammad ibn Abdul Wahhab. Er erwähnt diesen Hadith und zwar in welchem Bab, in welchem Kapitel? Im Kapitel Babun man tabarraka bi shajarin aw hajarin wa nahwihima. الباب هذا في هذا الباب باب من تبرك بالشجر أو حجر أو نحوهما. Das Kapitel von jenen, die sich die Baraka aus Bäumen oder aus Steinen oder ähnlichen Dingen beziehen wollen. Schau, wie nennt er dieses Kapitel? Er sagt, was wollen Sie? Sie wollen den Baum nicht anbeten. Sie wollen die Steine nicht anbeten. Er spricht hier von jenen. Das Kapitel handelt von jenen, die Baraka, die den Segen, den Allah, von, sie meinen, dass Allah irgendeinem Baum Segen eingegeben hat. Oder sie meinen, dass Allah irgendeinem Stein Segen eingegeben hat. Oder einem gewissen Ort, dass er einen gewissen Ort gesegnet hat. Und dann gehen sie an diesen Ort und nehmen dort eine Form des Gottesdienstes vor. Und ihr wisst, das ist auch sehr, sehr stark verbreitet unter den sogenannten Muslimen. Und das, diese Tat selbst ist aber kein Kufr. Das ist ganz wesentlich. Diese Tat ist kein Kufr. Hada min dhara'im al-shirk. Das führt zum Schirk, ist aber kein Schirk. Wenn du schaust, was zum Beispiel Ibn Taymiyyah und überhaupt die Imame von Ahl Sunnah wal Jama'ah, auch alle Imame des Salaf über diesen Punkt sagen, hier handelt es sich um kleinen Schirk oder es handelt sich um etwas, das zum Schirk führt, aber nicht Schirk ist. Wenn also jemand beispielsweise gibt es Leute, die gehen zu den Gräbern und dort bei den Gräbern bitten sie Allah um irgendeine Sache. Aber sie bitten nicht die Toten. Es gibt Leute, die gehen zu den Gräbern und machen den Dua bei den Gräbern. Machen den Dua in diesen Grabstätten. Aber sie beten nicht die Toten an, sie rufen nicht die Toten an. Also es gibt natürlich viele Leute, die Toten anrufen, aber ich sage, es gibt Leute, die nehmen den Dua einfach dort an den Grabstätten vor. Nicht, dass sie die Toten dort anbeten, aber sie rufen Allah an. Warum gehen sie an diese Grabstätten? Oder warum gehen sie an gewisse Orte und nehmen dort den Gottesdienst vor? Verrichten dort Gebete oder bitten dort Allah darum, ihnen irgendetwas zu geben oder sie zu heilen oder was auch immer. Warum tun sie das? Weil sie meinen, dieser Ort hat einen gewissen Segen. Dass das Gebet an diesem Ort einen höheren Wert hat. Dass Allah das Gebet oder den Dua an diesem Ort eher anerkennt, als an einem anderen Ort. Deswegen gehen sie an diese Orte. Und ihr wisst, es gibt grundsätzlich Orte, an denen das Gebet mehr zählt als an andere. Ihr wisst, dass zum Beispiel das Gebet in Al-Masjid al-Nabawi, also in der Prophetenmoschee, einen weitaus höheren Wert hat, als ein Gebet, das du in einer anderen Moschee verrichtest. Und das Gebet in Mekka bei der Kaaba hat einen noch höheren Wert, als das Gebet, das du in der Prophetenmoschee verrichtest. Das heißt, es gibt Hadithe, aber hier in diesem Fall gibt es Hadithe. Der Gesandte, alaihissalatu wassalam, hat uns mitgeteilt, dass wenn du zum Beispiel bei der Kaaba oder in der Prophetenmoschee das Gebet verrichtest, dass der Wert deines Gebetes höher ist. Dass es mehr zählt. Es gibt jetzt Leute, die meinen auch von anderen Orten, über die es überhaupt keine Hadith gibt, dass dort ihr Gebet mehr zählt. Und deswegen gehen sie dorthin, ohne einen Dalil dafür zu haben, ohne einen Beweis dafür zu haben. Das heißt, sie erwarten sich dort einen gewissen Segen an diesen Orten, ohne dass es einen Beweis dafür gibt. Und genau das wollten auch die Sahaba. Diese Sahaba, die neu im Islam waren, sie wollten einen Baum haben, für den es keinen Textbeleg gab. Allah subhanahu wa ta'ala hat nie einen Baum erwähnt. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat nie gesagt, dass wenn die, und der Gesandte auch nicht, sie, weder Allah subhanahu wa ta'ala noch der Gesandte haben gesagt, dass wenn du deine Waffen irgendwo aufhängst, dass es deinen gewissen Segen gibt. Und sowas zu verlangen ohne Dalil, hat Schirk-Charakter und kann zum Schirk führen. Weil dieser Baum dann im Laufe der Zeit natürlich immer weiter verehrt wird. Genauso wie auch beim Götzendienst. Das hat ja genauso begonnen. Der Götzendienst, als die Menschen die Toten angebetet haben, früher, bevor der Gesandte alaihi salatu wassalam entsandt wurde, wir wissen, die Muschrikun haben den Totenkult vorgenommen, sie haben die Toten angebetet. Aber wie hat das Ganze begonnen? Das Ganze hat ganz einfach damit begonnen, dass sie die Toten gewürdigt haben. und dass sie Statuen von Toten errichtet haben. Das haben wir im ersten Vers sehr ausführlich erklärt, im ersten oder im zweiten Vers. Wir wissen, dass die Mushrikun, dass der ganze Schirk damit begonnen hat, dass gewisse rechtschaffene Leute, die im Dien und im Wissen einen sehr hohen Rang hatten in der Bevölkerung, als diese Leute gestorben sind, hat man ihre Statuen errichtet. Und hat gemeint, wenn wir diese Statuen sehen, wenn wir die Bilder dieser Leute sehen, dann motivieren uns diese Bilder und diese Figuren, sie motivieren uns, uns Allah mehr hinzugeben, stärker hinzugeben, den Gottesdienst in intensiverer Form vorzunehmen. Und das hat aber im Laufe der Jahrzehnte dazu geführt, dass sie diese, im Laufe der Jahrzehnte und der Jahrhunderte hat es dazu geführt, dass sie diese Figuren selbst angebetet haben. Und weil diese Gefahr auch bei den Bäumen besteht und dergleichen, wenn jemand einen Baum, wenn er meint, er bekommt hier die Baraka, wenn er dorthin geht und seine Waffen aufhängt, im Laufe der Jahrzehnte, wozu führt das? Dass die Menschen den Baum anbeten. Schau, was sagt denn hier Muhammad ibn Abd al-Wahhab unter diesem Kapitel. Er sagt hier, وَفِيهِ مَسَائِلٍ, also in diesem Kapitel gibt es einige wichtige Punkte. Und er sagt ja hier, الْمَسَأَلَةُ الثَّالِثَة, der dritte Punkt, كَوْنُهُمْ لَمْ يَفْعَلُوا. Also erstens haben sie es nicht getan. Sie haben das verlangt, und als der Gesandte a.s. das ihnen untersagt hat, haben sie es nicht getan. Sie haben dann sie haben sich dann keinen Baum genommen, an dem sie ihre Waffen aufgehängt haben. Erstens das, und zweitens, المسألة الحادية عشرة, der elfte Punkt, أن الشرك فيه أكبر وأصغر لأنهم لم يرتدوا بهذا. Schau, was sagt er hier in diesem Kapitel? Was sagt Muhammad ibn Abd al-Wahhab in diesem Kapitel? In diesem Kapitel, wo er diesen Hadith anführt, Hadith Zati Anwar, von diesem Baum, er sagt hier, wir entnehmen diesem Hadith, dass es großen Schirk und kleinen Schirk gibt. Denn diese Leute sind nicht in den Kufr verfallen durch das, was sie... Sie sind nicht in die Rinder verfallen, Entschuldigung. فَلَمْ يَرْتَدُّ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَرْتَدُّ بِهَذَا. Denn sie sind mit diesem Verlangen, mit diesem Ansuchen um einen Baum, mit dieser Bitte, einen Baum zu erhalten, an dem sie ihre Waffen aufhängen dürfen, sie sind damit nicht vom Islam abgefallen. Warum sind sie nicht abgefallen? Weil sie den kleinen Schirk verlangt haben. Und nicht den großen Schirk. Schau, was sagt hier Muhammad ibn Abd al-Wahhab? Was entnehmen wir diesem Hadith? Er sagt, wir nehmen diesem Hadith, anna shirka fihi akbaru wa asra. Dass es im Schirk den kleinen und den großen Schirk gibt. Das entnimmt er diesem Hadith. Und er sagt doch, warum er das ihm entnimmt. Weil er sagt, dieses Verlangen, das, was sie hier verlangt haben, diese Bitte hat sie nicht zum Murtadun gemacht, denn das war kleiner Schirk. Und kommt hier dieser Sheikh Abul Hussein und macht den Leuten dort was vor und sagt ihnen, schau, die Sahaba haben Kufr verlangt, haben Schirk verlangt, und hat der Gesandte a.s. sie zum Mushrikun gestempelt, so wie wir jetzt hier die Regenten zu Kufar stempeln. Und so wie wir hier sagen, dass jeder, der ins Parlament geht, ein Kafir ist, und jeder, der die Kuffar wählt, dass er ein Kafir ist. Und nur weil wir sagen, dass Ibn Uthaymin und Ibn Abbas Kuffar sind, weil sie offensichtlichen Kufr begangen haben, und das werden wir, wie gesagt, das kommt alles später ausführlich. Die Sache von Ibn Abbas und Ibn Uthaymin kommt sehr, sehr ausführlich. Ich habe Geduld noch mit dieser Sache. Ich werde die Beweise dafür bringen, warum es eindeutig ist, dass diese Leute auf jeden Fall als Kuffar zu erachten sind. Weil diese Leute begehen Schirk und begehen Kufr in offensichtlicher Form. Diese Leute haben den Schirk und den Kufr in einer so offensichtlichen Form und nicht nur in ein oder zwei Punkten, sondern in etlichen Punkten vorgenommen. Und ich werde diese Punkte hier zitieren, inshallah, zu gegebener Zeit. Aber dass er hier einen Vergleich zieht, dass er sagt, schau, die Sahaba sind auch in den Kufr verfallen. Er möchte also sagen, nehmen wir mal an, okay, Ibn Abbas und Ibn Uthaymin und diese Leute oder die Regenten sind, nach seiner Aussage, sind Ibn Abbas und Ibn Uthaymin nie in den Kufr verfallen. Die Regenten sind in den Kufr verfallen. Möchte er sagen, nehmen wir an, sie sind in den Kufr verfallen. Müssen wir dann Takfir gegen sie machen? Nehmen wir an, sie begehen Schirk, müssen wir dann Takfir gegen sie machen? Das möchte er sagen. Er möchte sagen, die Sahaba haben ja auch Schirk gemacht. Die haben ja auch Kufr gemacht und trotzdem hat der Gesandte, alaihi salatu wassalam, sie nicht zu Kuffar gestempelt. Und hat von ihnen nicht verlangt, die Shahada wiederzusprechen. Er hat sie entschuldigt, aber das ist Schwachsinn. Sie haben nie den Schirk verlangt. Und hier zu behaupten, dass die Sahaba den Schirk verlangt haben, das ist wirklich gewaltig. وَهَذَا افْتِرَاءٌ عَلَى صَحَابَةِ النَّبِيِّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ وَافْتِرَاءٌ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ الذي يتهمه بالسكوت عن هؤلاء إنهم أشركوا. سبحانك هذا بهتان عظيم. Schau was sagt Ibn Taymiyyah in diesem Zusammenhang in Bezug auf diesen Hadith ذات أنوات auf diese Geschichte. Er sagt: فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم الكفار. فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم مجرد مشابهتهم الكفار في اتخاذ شجرة يعكفون عليها معلقين عليها سلاحهم فكيف بما هو أطم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو هو الشرك بعينه. Schau, was sagt hier Ibn Taymiyyah? Ibn Taymiyyah sagt, der Gesandte عليه الصلاة والسلام tadelte sie, warum? Er tadelte die Sahaba schon nur, weil sie einfach verlangt haben, etwas dem Kuffar ähnlich zu sein in einem Punkt. Die Kuffar nachzuahmen. Er tadelte sie, weil sie die Kuffar nachahmen wollten. Weil sie einen Baum haben wollten wie sie. Fittichode, Shajaratin Yakufun Aleha. Weil sie einen Baum haben wollten, wie auch sie einen Baum hatten, an dem sie ihre Waffen aufhängen können. Und dann sagt er weiter, wie ist es dann erst, wenn jemand verlangt, überhaupt so zu sein wie die Mushrikun, oder wenn jemand den Schirk an sich verlangt, فكيف بما هو أطم من ذلك من مشابهتهم المشركين أو هو الشرك بعينه. Das heißt, er spricht hier allgemein, er spricht hier darüber, dass es Leute gibt, die den Schirk verlangen. Er spricht darüber, Ibn Taymiyyah spricht darüber, dass es Leute gibt, die den Schirk verlangen. Und er sagt, der Gesandte alayhi salatu wassalam hat die Sahaba schon getadelt, nur weil sie die Kuffar nachahmen wollten in einem Baum, an dem sie ihre Waffen aufhängen könnten. Und wie sieht es dann erst aus, wenn jemand den Schirk selbst verlangt? Schau, das sind die Ansichten, das ist Ibn Taymiyyah, das ist Muhammad ibn Abdul Wahhab, das ist Ash-Shatibi. Die sagen dir alle, gemeint ist hier der kleine Schirk. Das heißt, sie haben hier den kleinen Schirk verlangt, sie haben hier etwas verlangt, das zum Schirk führt, aber nicht Schirk ist, eine Sünde. Und er kommt uns daher und sagt uns, die haben den Schirk und den Kufr verlangt. Abgesehen davon, da gibt es auch noch einen wichtigen Punkt. Nehmen wir an, jemand begeht Kufr. Nehmen wir an, jemand verfällt in den Kufr. Muss er dann, um wieder Muslim zu werden, die Shahada sprechen? Nehmen wir an, jemand ist Muslim, jemand zum Beispiel, hat sich zur Shahada bekannt, also sagt La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, versteht die Shahada, setzt sie um, ist also Muslim geworden. Und dann, aus irgendeinem Grund, er spricht irgendeinen Kufr. Sagen wir, er sagt zum Beispiel, Jesus ist kein Prophet. Er sagt, Isa alayhi salam ist kein Prophet. Er sagt also, ich bin Muslim, ich glaube an den Koran und die Sunna und ich glaube daran, dass der Koran und die Sunna absolut korrekt sind. Und dann bringen wir vielleicht eine etwas ausgefallenere Sache vielleicht. Nehmen wir an, er sagt, Ayyub alayhi salam ist kein Prophet. Jemand ist Muslim, bekennt sich zum Islam, betet fünfmal am Tag, lebt voll und ganz nach den Gesetzen des Islam. Wer weiß, der Koran ist von Allah subhanahu wa ta'ala. Sagt aber, Ayyub alayhi salam ist kein Prophet. Oder er sagt, Isa alayhi salam ist kein Prophet. Okay, diese Aussage, die Aussage, Isa ist kein Prophet, diese Aussage macht diesen Menschen zum Kafir. Diese Aussage macht ihn zum Kafir. Okay, warum ist er jetzt Kafir geworden? Hat er die Shahada geleugnet? Hat er etwa geleugnet, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah? Hat er etwa gesagt, es gibt neben Allah andere Wesen, denen man gehorchen darf und die man anbeten darf und deren Gesetz man folgen darf? Hat er das gesagt? Hat er gesagt, es gibt neben Allah, neben dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam einen zweiten Propheten? Hat er gesagt, Muhammad ist kein Prophet? Hat er sowas gesagt? Hat er nicht. Er bekennt sich nach wie vor zu Shahada. Er bekennt sich nach wie vor zu La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Sein Kufr besteht darin, dass er Isa das Prophet sein, dass das Prophetentum abgesprochen hat. Um wieder Muslim zu werden, was muss er tun? Jemand, der sagt, Isa ist kein Prophet, was muss er tun, um wieder Muslim zu werden? Er muss einfach Tauba begehen, er muss einfach bezeugen, dass Isa ein Prophet ist. Das heißt, dieser Mann kann nur dann Muslim werden, wenn er sagt, Isa ist ein Prophet. Nur dann kommt er in den Islam zurück. Denn wie ist er aus dem Islam raus? Er ist aus dem Islam raus, indem er gesagt hat, Isa ist kein Prophet. Und das Tor, durch das er aus dem Islam gegangen ist, ist auch jenes Tor, durch das er zurückkommen muss. Das heißt, wenn jemand sagt, Isa ist kein Prophet, dann kannst du nicht zu ihm gehen und sagen, geh, sprich die Schahada, sag La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Denn selbst wenn er das sagt, wird er kein Moslem. Denn das wissen wir sowieso, dass er sagt, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wir wissen, dass er das sagt. Wir wissen, dass er das sagt. Und wenn er jetzt wieder daherkommt und sagt, La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dann machen wir ihn nicht zum Moslem. Dann sagen wir nicht, okay, jetzt bist du der Moslem. Wir sagen ihm, nee, du bist in den Kufr verfallen, weil du gesagt hast, Isa ist kein Prophet. Und du kannst nur dann wieder Moslem sein, wenn du sagst, Isa ist ein Prophet. Also sag jetzt hier, ich bezeuge, dass Isa der Prophet Allahs ist. Wir wollen von dir nicht hören, dass Muhammad der Prophet Allahs ist, das wissen wir, dass du daran glaubst. Wir wollen von dir hören, dass Isa der Prophet Allahs ist. Und nur wenn du das bezeugst, wirst du Moslem. Und wenn er das bezeugt, ist er Muslim. Er braucht die Schahada nicht widersprechen. Also überhaupt diese Ansichten hier, diese Aussage von Abu Hussein, hat der Gesandte a.s.w. etwa von den Sahaba verlangt, wieder die Schahada zu sprechen? Nehmen wir an, sie wären tatsächlich in den Kufr verfallen. Durch diese Sache, die sie verlangt haben. Nehmen wir das mal an. Dann wären sie nicht Muslime geworden, indem sie wieder die Schahada sprechen. Sondern indem sie ihrem Schirk abschwören. Aber der Mensch kennt sich vorne und hinten nicht aus und behauptet hier zu Ahlus Sunnah wal Jama'ah zu gehören und dem Weg des Salaf zu folgen. Subhanallah. Aber wie gesagt, die Sahaba haben, wie wir gesehen haben, gar keinen Schirk verlangt und gar keinen Schirk begangen. Kommen wir zum nächsten Punkt, die nächste Schubha, die er hier aufgeworfen hat. Was hat er hier noch gesagt? Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Der Mann sagt, ja, Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi. Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi war ein Gouverneur und ein Heerführer unter den Umayyaden, also im umayyadischen Kalifat, unter Banu Umayyah. Dieser Mann, Al-Hajjaj ibn Yusuf, ist für seine Grausamkeit und für seine Brutalität bekannt. Er war bekannt, also in der Geschichte des Islam, mit welcher Brutalität er durchgegriffen hat. Und dieser Mann, die Sahaba waren sich in Bezug auf diese Person uneinig. Ist er Moslem oder ist er bereits in den Kufr verfallen? Also nicht die Sahaba, er war ja nicht zur Zeit der Sahaba, sondern zur Zeit der Tabi'in. Die Tabi'un waren sich uneinig, also die erste Generation nach den Gefährten des Propheten, sie waren sich uneinig. Ist nun Hajjaj ibn Yusuf ein Muslim oder ist er in den Kufr verfallen? Darin waren sie sich uneinig. Und hier, ich meine, dass wir sehen, wer Allah Al-Hajjaj ibn Yusuf als Kafir bezeichnet hat. Das war so. Ich kann euch das hier mal raussuchen, inshallah. Also das waren verschiedene Tabi'un, eine ganze Reihe von Tabi'un waren der Ansicht, dass Hajjaj ibn Yusuf ein Kafir ist. Unter anderem Tawus, Sa'id ibn Jubair, soviel ich weiß, Ibrahim al-Nakhai, werden es gleich mal hier. Ich werde mal die Aussagen dieser Leute brauchen, inshallah. Also konkret jene, die gesagt haben, zum Beispiel Ibn Hajar sagt hier in Tahdhib al-Tahdhib, er sagt hier, O kafarahu jama'a, also über Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, er sagt, O kafarahu jama'atun, Ibn Hajar al-Asqalani sagt, O kafarahu jama'atun, minhum Sa'id ibn Jubair. Eine Gruppe hat ihn zu Kafir erklärt, unter ihnen Sa'id ibn Jubair, wal-Nakha'i, also Ibrahim al-Nakha'i, wa Mujahidun, وعاصم ابن أبي النجود والشعبي وغيره. Das heißt, diese Leute waren der Ansicht, dass er ein Kafir ist, dass er in den Kufr verfallen ist. Und zum Beispiel hat Tawus gesagt, عجبا لإخواننا من أهل العراق يسمون الحجاج مؤمنا. Ich wundere mich, Tawus hat zum Beispiel gesagt, ich wundere mich über unsere Brüder im Irak, wie sie den Hajjaj noch als Gläubigen sehen können. Und was hat zum Beispiel Al-Sha'bi gesagt? Al-Sha'bi hat gesagt, Ashhadu annahu mu'minu bit-Tawhut kafirun billah. Also Hajjaj. Er hat über gesagt, er hat gesagt, ich bezeuge, dass Al-Hajjaj an den Tawhut glaubt und dass er Kufr gegen Allah vorgenommen hat, dass er ein Kafir geworden ist. Aber es gibt auf der anderen Seite viele Tabi'un und teilweise auch Sahaba, die ihn nicht als Kafir erachtet haben und die auch hinter ihm gebetet haben. Aber was ist jetzt hier wesentlich? Al-Hajjaj ibn Yusuf al-Thaqafi, war dieser Mann ein Tawhut in der heutigen Zeit? Gleich in den Tawarit der heutigen Zeit? Hat dieser Mann nach den Gesetzen des Kufr regiert? Hat dieser Mann den Koran außer Kraft gesetzt? Hat dieser Mann die Sunna außer Kraft gesetzt? Hat er gesagt, heute haben die Gesetze des Koran und der Sunna bei uns keine Gültigkeit mehr? Wir regieren nur nach den Gesetzen, die wir in Frankreich vorgefunden haben. Oder nach anderen Gesetzen, die wir aus Europa importiert haben. Und wer es wagt, nach den Gesetzen des Islam zu richten oder zu regieren, dem werden wir schmerzliche Strafe zuteil werden lassen. Und den werden wir in den Tiefen der Gefängnisse verschwinden lassen. Und werden ihn die Folter kosten lassen. Hat er das gesagt? Oder hat er gewisse Dinge getan, gewisse Taten gesetzt, die ihn zum Kafir gemacht haben? Nach Aussagen einiger Leute. Und wir sehen hier jene Leute, die Hajjaj ibn Yusuf gut kannten. Jene Leute, jene Tabi'un, die ihn gut kannten. Die mit ihm stärkeren Kontakt hatten. Die einen stärkeren Einblick in seine Handlungen und in seine Aussagen hatten. Jene Leute haben gesagt, wir wissen von ihm, dass er an den Tawhut glaubt und nicht an Allah. Wir wissen von ihm, dass er Kafir geworden ist. Das wussten sie von ihm. Und warum haben sie, jetzt sagen sie zum Beispiel, jetzt sagt hier Sheikh Abul Hussein, behauptet hier, ja und hat Tawhus jetzt Takfir gemacht gegen Al-Hasan al-Basri? Weil Tawus hat Al-Hajjaj als Kafir erachtet. Und Al-Hasan al-Basri hat ihn noch als Gläubigen, noch als Muslim erachtet. Er hat gesagt, er hat gemeint, dieser Mann begeht zwar sehr viel Zulm, sehr viel Unrecht, aber er ist immer noch Muslim. Ich habe keinen Kufr von ihm gesehen. Al-Hasan al-Basri hat gesagt, ich habe nichts gesehen an ihm, was Kufr ist. Aber ich meine, heute, was sehen wir an den Regenten? Gibt es heute irgendjemanden auf der Welt, der nicht weiß, was diese Leute tun? Egal, ob es die Regenten von Saudi-Arabien sind oder andere. Ich meine, diese Durus, die wir vor, der vorletzte und der letzte das, ich weiß nicht, ich glaube, letzte und vorletzte das, die gingen um Saudi-Arabien, um die Gesetze in Saudi-Arabien und um das, wozu sich, um die Tawarit, zu denen sich die Saudis bekennen, die saudische Regierung. Darüber haben wir letztes Mal gesprochen. Ich meine, das sind Dinge, die sind allgemein bekannt. Auch wenn man sie nicht so detailliert kennt, und ich habe, wie gesagt, wirklich nicht einmal 10% dessen vorgebracht, was ich unter der Hand habe hier, von den Kufriyat der saudischen Regierung. Aber allein das, was ihr gesehen habt in zwei Vorträgen, ist unglaublich gewaltiger Kufr. Und das wissen die Leute. Nur die Menschen sind heute so jahil, dass sie nicht wissen, dass diese Taten Kufr sind. Die Menschen wissen nicht, dass es Kufr ist, nach den Gesetzen des Kufr zu regieren. Die Gesetze Europas zur Anwendung zu bringen und den Islam, die Gesetze des Islam außer Kraft zu setzen, den Koran außer Kraft zu setzen. Sie wissen das gar nicht. Obwohl darüber der Ijma' des Salaf besteht, obwohl sich die Muslime alle darin einig sind grundsätzlich, dass jemand, der nicht nach den Gesetzen des Koran regiert, sondern den Koran einfach so außer Kraft setzt und andere Gesetze zur Anwendung bringt, dass er ein Kafir ist und kein gewöhnlicher Kafir, sondern ein Tawhut. Ja, nicht einmal ein gewöhnlicher Tawhut, sondern einer der Köpfe der Tawarin, wie wir das in den letzten Vorträgen sehr deutlich gesehen haben. Aber dieser Hajjaj, der hat das ja nicht getan. Der Hajjaj hat sich zu Koran und Sunna bekannt. Und hat nur nach Koran und Sunna regiert. Aber jene, die ihn gut kannten und die von ihm, die sozusagen genaueren Einblick in seine Handlungen und in seine Aussagen hatten, die wussten, dass er in Wirklichkeit Kafir ist. Aber der hat doch den Kufr nicht nach außen praktiziert. Das gleiche war zum Beispiel mit Abdullah ibn Ubay ibn Salul. Abdullah ibn Ubay ibn Salul, der Kopf der Munafiqun in Medina zur Zeit des Gesandten sallallahu alaihi wasallam, dieser Mann im Koran selbst ist oft erwähnt, dass dieser Mann ein Munafiq ist. Und der Gesandte sallallahu alaihi wasallam wusste von ihm, dass er Mushrik ist. Und die Sahaba, viele Sahaba wussten, dass er Mushrik ist. Dass er ein Kafir ist. Und dass er nur so tut, als wäre er Muslim. Viele wussten das. Aber nicht alle wussten das. Und jene, die es nicht wussten, haben ihn als Muslim betrachtet und behandelt. Und haben keinen Takfir gegen ihn gemacht. Weil er den Kufr nicht nach außen gezeigt hat. Sondern nur im privaten Raum, im privaten Bereich, unter seinen Freunden, unter seiner Familie und so weiter praktiziert hat. Aber er hat den Kufr nicht nach außen an den Tag gelegt, so wie das die Regenten heute tun. Und so wie es jene tun, die diese Regenten wählen und sich voller Stolz dazu bekennen, Erbakan gewählt zu haben oder Recep Tayyip Erdogan gewählt zu haben, die Leute dazu aufrufen. Jetzt habe ich gehört, zum Beispiel gestern oder vorgestern hat mir ein Bruder gesagt, oder ich glaube, schon ein bisschen länger her, ist ja egal, jedenfalls also 3-4 Tage maximal, sagt mir ein Bruder, dass der sogenannte Ra'isul Ulama in Bosnien, also der oberste Alim, der Chef der Ulama, so nennt er sich, der hat diesen Titel, oberster Alim in Bosnien. Also die haben jetzt scheinbar wieder ihre Wahl dort in Bosnien. Er hat gesagt, ich gebe dieses Mal keine Wahlempfehlung ab. Also ich gebe keine Empfehlung ab, irgendeine Partei zu wählen, obwohl diese Parteien allesamt in Bosnien ausschließlich nach den Gesetzen des Kufr regieren und sich zum Kufr bekennen. Er sagt, ich gebe dieses Mal keine Wahlempfehlung ab, ich rate jedem Muslim, Istikhara zu beten. Jeder Muslim soll zu Hause Istikhara beten und dann schauen, was sein Herz ihm sagt, wen er wählen soll. Ich meine, der spricht den Kufr ganz offen aus. Dieser Mann spricht den Kufr ganz offen aus. Nicht so wie Al-Hajjaj ibn Yusuf, der irgendwo vielleicht im privaten Bereich Kufr praktiziert hat, den nur einige wenige Tabi'un gesehen haben, wie Ibrahim al-Nakhai oder Tawus oder Sa'id ibn Jubayr oder Mujahid oder solche Leute, die eben Einblick in sein Leben haben. Und den Takfir gegen Hajjaj ibn Yusuf kann man natürlich nur dann vornehmen, wenn man auch tatsächlich einen Kufr von ihm sieht. Und will mir jetzt Abul Hussein sagen, dass wir keinen Kufr von den Regenten gesehen haben? Will er sagen, dass das, was die tun, kein Kufr ist? Wenn er behauptet, dass das, was die Saudis tun und das, nachdem sie regieren, dass das Islam ist, ist er sowieso selbst ein Kafir. Wenn er den Kufr als Islam bezeichnet, wenn er behauptet, dass diese Regierung, und ihr habt letztes Mal gesehen, was das für eine Regierung ist und nach welchen Gesetzen diese Regierung regiert. Ihr habt das in den letzten beiden Vorträgen gesehen. Wenn jemand behauptet, wenn auch nur ein Bruchteil dessen kennt, was wir dort erwähnt haben, wenn er behauptet, dieser Staat ist trotzdem islamisch, der hat den Kufr und den obersten Kufr und den Tawhut als Islam bezeichnet. Der bezeichnet den Tawhut als Islam. Und den Kufr, den Götzendienst und den Tawhut als Islam zu bezeichnen, das ist Kufr. Kommen wir zum nächsten Punkt, den er hier angeführt hat. Die nächste Schubha. Moment, sie ist mal das, wie sie hier so von sich gibt. Die Geschichte von Qudamah ibn Maz'un. Qudamah ibn Maz'un und einige andere Sahaba, was haben die getan? Qudamah ibn Maz'un, die Geschichte ist sehr bekannt, hat zur Zeit von Umar ibn al-Khattab, hat gemeint, für ihn persönlich und Leute, die so sind wie er, also die im Iman ein Niveau haben, das er hat, für diese Leute besteht eine Ausnahmeregelung in Sachen Alkohol. Und zwar, dass sie den Alkohol zu sich nehmen dürfen. Sie dürfen den Khamr zu sich nehmen. Sie waren der Ansicht, also dieser Mann, dieser Sahabi, radiallahu anhu, Qudamah ibn Maz'un und auch einige andere um ihn herum, waren der Ansicht, dass es für sie, speziell in ihrem Fall, dass es für sie halal ist, Alkohol zu sich zu nehmen. Khamr zu sich zu nehmen. Sie haben also den Khamr für sich selbst als halal erklärt. Sie haben ihn als halal erklärt. Jetzt pass auf, was sagt jetzt hier Sheikh Abul Hussein? Schau dir das mal an. Also ich zitiere jetzt, er sagt, normalerweise, wenn man eine Sache, die im Islam mit Gewissheit haram ist, als halal bezeichnet, ist man kein Muslim. Dann sagt er weiter, aber wieso hat Omar die Leute hier nicht aus dem Islam ausgeschlossen? Und wieso und von ihnen verlangt, wieder La ilaha illallah zu sagen? Yani, Brüder und Schwestern im Islam, überlegt euch das mal selbst. Stellt euch vor, jemand kommt zu euch, jemand, der unter den Muslimen lebt, der schon seit vielen Jahren Muslim ist, und sagt, der Alkohol ist allgemein halal. Jemand kommt und sagt, Al-Khamr, Alkohol ist halal. Jeder Muslim darf Alkohol trinken. Allah hat den Alkohol nicht verboten. Wenn jemand sowas sagt, was ist mit ihm? Ist so jemand ein Moslem? Kann so jemand Moslem bleiben? Was will uns hier dieser Mann sagen? Will uns dieser Abul Hussein, dieser Sheikh, will er uns sagen, dass wenn jemand den Alkohol halal erklärt, wenn ein Moslem kommt, und er sagt doch hier, er sagt, wir können ja nicht behaupten, dass die Sahaba Juhal sind. Die waren ja nicht Jahil. Die waren ja nicht unwissend, die wussten das ja. Und diese Leute waren seit Jahren, seit Jahrzehnten waren sie Muslime. Qudamah ibn Mazun war seit Jahrzehnten Muslim. Als er dann auf die Idee kam, für ihn speziell seine Alkohol halal. Aber stell dir vor, jemand wäre, also er sagt, schau, diese Leute befinden sich seit Jahren oder Jahrzehnten im Islam und sind Sahaba, und Qudamah ibn Mazun hat sogar in Badr mitgekämpft. Und dann sagt er, also, ich meine, überlegt euch das, wenn jemand zu euch kommt, jemand, der seit Jahren im Islam ist und sagt, Alkohol ist im Islam erlaubt, das ist ein Kafir, und darüber dürfen wir, da darf es keinen Zweifel geben. Wenn du an sowas zweifelst, hast du selber ein Problem mit deinem Iman und deinem Islam. Es ist eine Sache, Alkohol zu trinken. Den Alkohol zu trinken ist eine Sünde. Jemand trinkt Alkohol, begeht eine Sünde. Und Allah subhanahu wa ta'ala vergibt diese Sünden. Wenn jemand stirbt, auch wenn er alkoholsüchtig stirbt und bis zu seinem Tode Alkohol getrunken hat und dem vom Alkohol keinen, also nicht abgelassen hat, ohne Taube verstorben ist, dann lässt ihn Allah subhanahu wa ta'ala ins Paradies eingehen. Irgendwann. Vielleicht muss er lange Jahre in die Hölle, aber irgendwann, um diese Sünde abzubüßen. Aber irgendwann lässt ihn Allah auf jeden Fall ins Paradies eingehen. Wenn er den Tawhid kennt und versteht und umsetzt. Weil das Trinken des Alkohols ist einfach nur eine Sünde. Aber wenn dieser Mann jetzt sagt, der Alkohol ist halal, ist erlaubt, dann ist er garantiert ein Kafir. Will uns Abul Hussein sagen, wir sollen keinen Takfir machen gegen jemanden, der sagt, Alkohol ist erlaubt? Jemand, der sagt, Alkohol ist im Islam erlaubt. Jemand sagt, Allah hat den Alkohol erlaubt. Sollen wir keinen Takfir gegen ihn machen, lieber Abul Hussein? Willst du uns das sagen? Ist das dein Din? Ist das dein Verständnis von Ahl-Sunnah wal-Jama'ah oder was? Anstatt hier die Aussagen der Gelehrten zu betrachten, was haben die Gelehrten gesagt über den Fall von Qudamah ibn Mazun? Was hat Qudamah ibn Mazun gemeint? Hat Qudamah ibn Mazun gemeint, der Alkohol ist allgemein erlaubt für alle Moslems? Qudamah ibn Mazun hat gemeint, dass der Alkohol für gewisse Leute halal ist. Aber nicht für alle. Nicht für alle Muslime. Er hat nicht gemeint, Allah subhanahu wa ta'ala hat den Alkohol allen Muslimen halal gemacht. Und konkret hat er hat hier konkret eine Aya falsch verstanden. Er hat sich hier auf eine Aya bezogen und hat sie falsch verstanden und falsch ausgelegt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, in Surat al-Ma'idah, dort sagt er, لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا طَعِمُوا إِذَا مَتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ. Vielleicht kann diese Aya, vielleicht kann also der Bruder die Übersetzung der Bedeutung hier mal posten. Das ist Surat al-Ma'idah. Die Aya, Moment. Die Aya 93. Die Aya 93. Vielleicht kann die hier jemand mal posten, inshallah. Dann können wir anhand der Übersetzung der Bedeutung können wir dann sehen, was er konkret falsch verstanden hat. Was hat Qudamah ibn Mazun falsch verstanden? Wieso hat er gemeint, dass speziell in seinem Fall der Alkohol erlaubt ist? Aber er hat nie behauptet, dass Allah subhanahu wa ta'ala den Alkohol allgemein halal erklärt hat. Pass auf. Sinngemäß jetzt hier die Übersetzung. Denen, die glauben und gute Werke tun, soll als Sünde nicht angelastet werden, was sie aßen. Okay. Es ist hier nicht sichtbar, was sie aßen. Also was sie an Nahrung zu sich genommen haben. Denen, die glauben und gute Werke tun, soll als Sünde nicht angerechnet werden, was sie an Nahrung zu sich genommen haben, wenn sie gottesfürchtig sind und glauben und gute Werke tun. Und abermals fürchten und glauben, dann nochmals fürchten und Gutes tun. Und Allah liebt jene, die Gutes tun. Schau, er hat diese Ayah, speziell diese Ayah, hat er angeführt und hat gemeint, aufgrund dieser Ayah ist es für Leute wie mich, der ich ein Sahabi bin und der sein Leben im Dschihad verbracht hat, der sich voll und ganz für den Islam eingesetzt hat, der sein Leben lang für den Islam, der sein ganzes Leben, all seine Energien, all sein Können in den Dienst des Islam gestellt hat. Für jemanden wie mich ist es keine Sünde, Alkohol zu sich zu nehmen. Der Alkohol ist nur für Leute erlaubt, die nicht auf diesem Niveau sind. Das hat er gemeint. Und auf diese Ayah hat er sich bezogen. Denen, die glauben und gute Werke tun, soll als Sünde nicht angerechnet werden, was sie an Nahrung zu sich genommen haben. Und er hat gemeint, okay, ich bin einer von denen, die glauben und viel Gutes getan haben. Und wie es dann weiter, wie es heißt, wenn sie gottesfürchtig sind und glauben und gute Werke tun und abermals fürchten und glauben, dann nochmals fürchten und Gutes tun. Nur für solche Leute hat er gemeint, sei es halal, den Alkohol zu sich zu nehmen. Leute, die diese Bedingung erfüllen. Und natürlich sind diese Leute, die solche Bedingungen erfüllen, sehr gering an der Zahl. Und er hat gemeint, aber Leute, die auf diesem Niveau sind, so wie wir, die Sahaba, die von Badr schon mitgekämpft haben, die schon bei Badr mitgekämpft haben und jede Schlacht fast mitgekämpft haben und ihr Leben im Dschihad verbracht haben, wir, die so viele gute Werke getan haben, uns vergibt es Allah, wenn wir Alkohol zu uns nehmen. Das hat er falsch verstanden. Und deswegen hat Umar ibn al-Khattab keinen Takfir gegen ihn gemacht. Deswegen hat Umar ibn al-Khattab gesagt, hat Umar und Ali und die Sahaba haben gesagt, wir erklären ihm diese Sache. Wir erklären ihm, dass er diese Ayah falsch verstanden hat. Wenn er dann weiterhin darauf besteht, dass der Alkohol für ihn halal ist, dann machen wir ihn zum Kafir und dann werden wir ihn hinrichten. Aber solange er das nicht, wenn wir es ihm erklären und er nimmt unsere Erklärung an und versteht sie und begreift sie, wenn er das begreift und von uns akzeptiert, dass der Alkohol für alle verboten ist und dass mit dieser Ayah nicht das gemeint ist, was er verstanden hat, wenn er das dann akzeptiert, dann werden wir keinen Takfir gegen ihn machen, aber wir werden ihn auspeitschen dafür, dass er den Alkohol getrunken hat. Und er hat Tauba gemacht, als Omar ihm die Sache erklärt hat, hat er bereut, hat er sehr tief bereut. Und es ist überliefert, welche tiefe Reue er für dieses Missverständnis an den Tag gelegt hat. Das ist also ein Sonderfall, das ist ein Sonderfall. Und ich meine, in diesem Punkt, was auch ganz interessant ist hier, dieser Mann, ja, er strotzt auch vor Arroganz, dieser Abul Hussein. Also ich habe jetzt nur Ausschnitte von dem gepostet bekommen oder zugeschickt bekommen, von seinen Reden da, von dem, was er in seinem Raum so von sich gibt. Und scheinbar hat einer der Brüder oder Schwestern ihm geschrieben, also dass er des Arabischen nicht sonderlich mächtig ist. Und daraufhin hat er geantwortet, schau, was er sagt. Und ich meine, das fällt mir speziell in diesem Zusammenhang ein, du wirst doch gleich sehen, warum. Er sagt, was ich vom Arabischen gelernt habe, das können deine Führer nicht einmal in ihrem ganzen Leben erlernen. Also, ja, nee. Er sagt von sich, was ich vom Arabischen gelernt habe, das können deine Führer, das sagt er irgendeinem Bruder, der dort was postet, der dort was reinschreibt ins Fenster, er sagt ihm, was ich vom Arabischen gelernt habe, das können deine Führer nicht einmal in ihrem ganzen Leben erlernen. Und er bezeichnet uns, und speziell mich hier, er bezeichnet uns als Milchzähnekinder. Milchzähnekinder. Also der uns hier als Milchzähnekinder bezeichnet und der behauptet, dass wir in unserem ganzen Leben das Arabisch nicht erlernen können, das er sich angeeignet hat, weißt du, er erzählt von dieser Geschichte von Qudamah ibn Mas'ud und führt dann genau diese Ayah an. Also er hat hier auch diese Ayah aus Ma'ida, hat er angeführt und den Fall erklärt. Weißt du, wie er die Ayah zitiert? Und das ist aufgenommen. Er soll nicht behaupten, dass er das nicht so zitiert hat. Er sagt hier, لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طُعِمُوا. Junachum fima ta'imu. Im Koran steht fima ta'imu. Der Mann kommt daher und sagt uns, Junachum fima ta'imu. Bidom mit ta. Yani bibina il fi'ali lil majhul. Bibina il fi'ali lil majhul. Und das ist echt gewaltiger Jahl und die arabische Sprache. Jemand kommt daher und sagt dir, also bezeichnet uns, er sagt hier, dass man das Wissen, das er sich im Arabischen angeeignet hat, das kann man sich im ganzen Leben nicht aneignen. Unsere Führer, also dass, also der speziell bezieht er das wahrscheinlich so auf Leute wie mich oder so, wir können nie sein Niveau erreichen, auch nicht im ganzen Leben. Und dann kann er nicht einmal, und natürlich spricht er immer davon, dass wir nicht einmal die Fatiha zitieren können oder rezitieren können. Ich weiß nicht, hat er uns mal gehört? Hat er uns mal lesen gehört oder was? Und dann kommt der Herr und sagt, Fima tu'imu, Fima tu'imu ya jahil, bilugat al-arab. Denn erstens kann er nicht richtig auswendig. Erstens lernt er nicht richtig auswendig. Und dann, ich meine, um zu verstehen, dass es nicht Torimo sein kann, sondern Tarimo, dazu muss man nicht die Aya auswendig lernen. Denn das Wort Torimo existiert in der gesamten arabischen Sprache nicht. Du kannst das Wort Tarimo, das kannst du nicht. La yumkinuk an tabniyahu lil majhul. Li'annahu fi'lun lazimun ghayru mutaaddi. Hada fi'lun lazim. La yata'adda ila maf'ul. Fakayfa banaytahu lil majhul, ya jahil. وإذا أردت أن تعديه فلا بد من ألف التعدية لا بد من الألف لا بد من أطعم لا بد أن تدخله في باب أفعل أطعم يطعم إطعاما Da kommt dieser Mann daher, ich meine, das ist kompliziert, diese Sache auf Deutsch zu erklären, aber subhanallah, yani, da kommt jemand daher und sagt, Tu'imu, im Koran, wirklich, das erinnert mich an also Ibn Taymiyyah, da, subhanallah, da gibt's eine Aya. Er ging ja mal vorbei an ein paar Leuten, da hat einer Koran gelesen. Und ich, also da kam eine spezielle Aya vor. Moment, die werde ich euch hier mal jetzt auch vorbringen. Also An-Nahl, ja, Surat An-Nahl. Ibn Taymiyyah ging an einem Mann vorbei, der hat den Koran gelesen, also er hat eine Aya zitiert, er hat nicht den Koran gelesen, sondern hat einfach eine Aya als Beweis herangeführt. Und da heißt es, vielleicht kann dir jemand, vielleicht Bruder, kannst du die Bedeutung posten. Surat An-Nahl, also das ist die Sura 16, ja, Sura 16, und zwar die Aya 26. Sura 16, Aya 26. قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون. Diejenigen, die vor ihnen waren, قد مكر الذين من قبلهم, bereits haben diejenigen von ihnen Intrigen geschmiedet oder geplant, bereits haben diejenigen vor ihnen Intrigen geplant, dann ließ Allah das von ihnen aufgebaute von den Fundamenten herausreißen, so fiel das Dach über ihnen auf sie herunter. Und dieser Mann hat gelesen, فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ تَحْتِهِمْ. Also Ibn Taymiyyah ging an diesem Mann vorbei und hörte ihn lesen, فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ تَحْتِهِمْ. Übersetzt, so fiel das Dach von unten zusammen, also unter ihnen zusammen. So fiel das Dach unter ihnen zusammen. Also dieser Mann hat gelesen, so fiel das Dach unter ihnen zusammen. Und er hat ihm gesagt, subhanallah, was für ein Jahil. Erstens kann er nicht richtig auswendig lernen und dann versteht er auch gar nichts von der arabischen Sprache. Weil wie kann das Dach von unten zusammenfallen? Und das Dach fiel unter ihnen zusammen. Also er hat gelesen hier, فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ. Wie kann das Dach von unten über dir zusammenbrechen? Und da hat er gesagt, ich meine, Ibn Taymiyyah hat gesagt, schau, was für ein Jahil. Erstens kann er nicht richtig auswendig, er lernt er nicht richtig auswendig, und dann hat er nicht einmal so viel arabisches Sprachgefühl, um zu wissen, dass das Dach von oben fällt und nicht von unten. Weil dazu muss man nichts auswendig können, um zu wissen, فَخَرَ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَلَيْسَ مِنْ تَحْتِهِمْ. Und genau das gleiche hier, der liebe Herr Abu al-Hussein kommt daher und sagt uns, Fima tu'imu. Und dann sagt er, wir sind milchzähne Kinder in der arabischen Sprache und können nicht einmal, also wenn wir unser ganzes Leben uns bemühen, können wir nicht auf sein Niveau kommen. Ja, nee. Ich meine, das sind Stufen der Arroganz. Da weiß man nicht, wo die Grenzen sind. Also kommen wir zurück zu diesem Fall von Qudamah ibn Maz'un. Qudamah ibn Maz'un, also die Gelehrten haben erklärt, dieser Mann ist nicht in den Kufr verfallen, weil er gemeint hat, dass in seinem speziellen Sonderfall der Alkohol erlaubt sei. Wenn Leute so sind wie er, also auf seinem Niveau im Dien, dann ist es für sie erlaubt, den Alkohol zu sich zu nehmen. Und deswegen, weil sie eben diese Ayah falsch verstanden haben, haben die Sahaba wie Omar und Ali ibn Abi Talib, radiallahu anhum jami'an, sie haben ihn und die anderen entschuldigt, die diese Ayah falsch verstanden haben. Sie haben das hier als Entschuldigung akzeptiert, aber haben gesagt, wenn sie es ihnen erklären und sie weiterhin darauf bestehen, dass für sie der Alkohol halal ist, dann hätten sie auf jeden Fall Takfir gegen Qudama gebracht. Und wie gesagt, wenn er uns jetzt hier sagen will, dass man jeden Menschen, der behauptet, Alkohol sei erlaubt im Islam und dass Allah den Alkohol im Koran erlaubt hat, für alle Muslime, wenn jemand das behauptet, dass der dann kein Kafir ist, der muss wirklich seinen Ding mal selbst lernen. Ich meine, schau, das ist ja auch zum Beispiel Abu Hanifa, rahimahullah. Abu Hanifa hat auch eine ähnliche Sache in diesem Punkt, speziell in Bezug auf Alkohol, fällt mir ein. In Bezug auf Alkohol sagt Abu Hanifa, dass nicht alle Formen des Alkohols verboten sind. Und das liegt daran, dass Abu Hanifa einen Hadith scheinbar nicht gehört hat oder der ihn nie vernommen hat. In einem Hadith, in dem es heißt, Kullu muskirin khamr. Alles, was berauscht, gilt als Khamr. Also Allah subhanahu wa ta'ala hat ja den Khamr verboten. Die Frage ist, was ist Khamr? Wir wissen heute, Khamr sind alle alkoholischen Getränke. Aber der Begriff Khamr, Abu Hanifa hat gesagt, Khamr bedeutet sprachlich nichts anderes als Alkohol, als alkoholische Getränke, die aus Weintrauben oder Datteln hergestellt wurden. Er hat gesagt, Al-Khamr ist jedes alkoholische Getränk, das aus Weintrauben oder Datteln hergestellt wurde. Das ist sprachlich Khamr. So hat er gemeint. Und deswegen hat er gesagt, dass wenn ein alkoholisches Getränk aus anderen Ausgangsstoffen gewonnen wird, aus etwas anderem als Trauben oder Datteln, dann ist es grundsätzlich halal, diesen Alkohol oder dieses alkoholische Getränk zu sich zu nehmen. Mit der Bedingung, dass man es nur in geringen Mengen zu sich nimmt, so dass man nicht in den Rausch verfällt. Das ist eine Ansicht von Abu Hanifa gewesen. Weil Abu Hanifa diesen Hadith wohl nicht gehört hat. Anna kulla muskirin khamr. Dass jeder Muskir khamr ist. Dass alles, was berauscht, als khamr gilt. Und deswegen ist er rein nach der sprachlichen Bedeutung gegangen. Heute wissen wir natürlich, er hat sich geirrt. Gibt es irgendjemanden, der Takfir gegen Abu Hanifa macht, nur weil er gesagt hat, Kartoffelschnaps beispielsweise ist halal? Weil nach der Ansicht von Abu Hanifa muss Kartoffelschnaps halal sein. Hat jemand Takfir gegen ihn gemacht? Natürlich nicht. In Bezug auf diesen Punkt, also in Bezug auf diesen speziellen Punkt wegen Alkohol. Man hat keinen Takfir gegen ihn gemacht. Weil er eine Begründung für das hatte, was er gesagt hat. Und weil er gesagt hat, sprachlich ist Khamr eben alles, was aus Weintrauben oder Datteln gewonnen wurde. Und er hatte diesen Hadith nicht vernommen, in dem es heißt, dass alles, was berauscht, dass alle berauschenden Getränke als Khamr zu gelten haben. Und wir wissen, dass wenn er diesen Hadith gehört hätte, er sofort seine Ansicht revidiert hätte. Also das sind Sonderfälle. Aber nie ist Abu Hanifa dahergekommen und hat gesagt, Alkohol ist allgemein halal im Islam. Khamr ist halal im Islam. Hat er nie behauptet. Also dieser Mann möchte einfach nur mit aller Kraft beweisen, irgendwie, dass diese Kuffar-Regenten als Muslime zu erachten sind und dass wir keinen Takfir gegen sie vornehmen dürfen. Khair, inshallah. Also dieser Mann hat natürlich jede Menge anderen Jahl von sich gegeben. Also wir haben jetzt heute Zatu Anwar erklärt, wir haben die Sache von Yusuf al-Thaqafi erklärt, Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi. Dann hat er noch über Ibn Mijlis gesprochen. Also das Kufr duna Kufr und die Sache mit, also wir sind ja angeblich, er sagt, wir sind Khawarij, weil wir behaupten, dass jemand, der nicht nach den Gesetzen des Islam regiert, dass er ein Kafir ist. Und weil wir diese Ayah auch anführen, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Jene, die nicht nach dem richten, was Allah herabgesandt hat, jene sind die Kafirun. Und ich meine, wir haben über diese Ayah früher ausführlich gesprochen und ich werde noch, inshallah, sehr ausführlich dazu Stellung nehmen, was es mit dieser Sache Al-Kufr al-Asghar auf sich hat. Warum gibt es Aussagen von manchen Salaf, das kannst du in jedem Tafsir nachlesen, warum gibt es Aussagen von manchen Salaf, Abu Mus'ab sagte, ich hörte selber von seinem Mund, dass er selber den König von Saudi-Arabien als Muslim verteidigt oder bestätigt. Anihada, meint er, dass er ein rechtmäßiger Herrscher ist, oder was, dass er Wali al-Amr ist, meint Abu al-Hussein, dass er der rechtmäßige Herrscher von Saudi-Arabien ist? Dass er so, was möchte er damit sagen? Ich meine, wenn er das speziell über den König sagt, ist natürlich extremer Jahl. Und ich habe diese Sache früher erklärt. Ich meine, grundsätzlich nicht Herrscher war, bestätigte seinen Islam. Gut, seine Lehrer, von denen er spricht, und die großen Gelehrten, die wir nicht angreifen dürfen, die sagen ja, dieser Mann ist Wali al-Amr. Er ist der rechtmäßige Herrscher von Saudi-Arabien, und dass man den Tod der Jahiliyyah stirbt, wenn man ihm keine Bay'a gibt. Und ihr habt doch gehört, was ich habe vor einiger Zeit, vor zwei Dars oder so, habe ich zitiert, was Abu Bakr al-Jazair über die Herrscher Saudi-Arabiens sagt. Dass man gar kein richtiger Moslem sein kann, wenn man es sich nicht wünscht, von diesen Leuten regiert zu werden. Und das ist natürlich gewaltiger Kufr. Aber wenn er behauptet, dass die Regenten der islamischen Welt grundsätzlich, also wenn er meint, dass das, was der König tut, kleiner Kufr ist, und dass die Dinge, die wir letztes Mal gehört haben, wenn diese Dinge kleiner Kufr sind in seinen Augen, dann ist er ein Kafir. Dann ist dieser Abu al-Hussein, dann haben wir eindeutigen Kufr von ihm in der Hand. Also die Sache mit den Sahaba und so weiter, die speziell Sahaba, nicht die Tabi'un, wir werden das erklären. Kufr, Dunga, Kufr, Walesi, Kufr, Ladi, Tazhabun, Ilay. Diese Sache werden wir inshallah gesondert erklären, weil das ein großes Thema ist. Qudamah ibn Mazun haben wir erklärt. Dann sagt er hier weiter, ja, er hat hier noch ein paar Punkte angeführt, zum Beispiel die Geschichte von Aisha und Qubbat al-Kawaz. Das geht sich heute nicht mehr aus, diese Dinge zu erklären, inshallah nächstes Mal, inshallah am Freitag. Also er fragt hier, warum hat der Gesandte a.s.w. nicht die beiden Mädchen zu Kuffar erklärt, dass er möchte sagen, schau, die beiden Mädchen, die gesungen haben, die gesagt haben, Wofina Rasulun ya'lamu ma fi ghadin. Also es gab zwei Mädchen, die gesungen haben, ja, am Eid, die haben die Trommeln geschlagen und haben gesungen, und unter uns ist ein Prophet, der weiß, was morgen vorfällt. Ya'lamu ma fi ghadin. Der weiß, was morgen vorfällt. Also der das Wissen hat über das, was morgen vorfällt. Ja, diese Aussage, dass es eben schlimmer ist, das ist natürlich, ich meine, das ist Kufr, ja, das ist Kufr. Ich habe das gesagt, wenn jemand, also der Manhaj, zu dem wir hier aufrufen, die Sache, zu der wir hier aufrufen, jeder, der die Durus gehört hat, die wir in den letzten Wochen hier gehalten haben, jeder, der diesen Unterricht mitgehört hat, der weiß, dass hier kein Wort gesagt wird, das nicht auf Koran und Sunna basiert und das nicht darüber hinaus von den Aussagen des Salaf bestätigt ist. Das ist unser Manhaj, das ist das, woran wir uns halten. Wir sagen nichts, zu dem wir keine Bestätigung von den Aussagen des Salaf haben. Wir sagen nichts, was wir nicht durch Koran und Sunna belegen können. Und wie gesagt, mir ist es auch sehr wichtig, die Aussagen des Salaf. Weil sonst kann ja jemand kommen und sagen, ja, ich lege den Koran so aus, wie ich das will. Und wir haben gezeigt, dass das, was ich sage, speziell der Takfir der Regenten und was Tawud ist und wie man den Kufr gegen den Tawud vorzunehmen hat. Und dass man nur Muslim sein kann, wenn man das tut. Diese Dinge, die wir hier erklärt haben, wir haben das mit etlichen Aussagen des Salaf belegt. Wir haben den Ijma' des Salaf, wir haben den Konsens aller Salaf zu dieser Frage an etlichen Stellen erwähnt. Und jemand, der das, was wir hier unterrichten, als etwas betrachtet, das schlimmer ist als Zina und Alkohol zu trinken, und als Dinul Khawarij, dieser Mann ist ein Kafir. Dieser Mensch bezeichnet den Iman, bezeichnet den Tawhid als Kufr. Und wir erklären hier nichts anderes als den Tawhid. Und nicht auf so, wie wir ihn verstehen, sondern so, wie ihn die Salaf uns überliefert haben. Punkt für Punkt. Nur weil er nicht auf diesem Weg ist und ihn nicht kennt und nicht kapiert, dann kann ich ihm nicht helfen. Aber wenn er meint, das ist schlimmer als Sinner, das ist Kufr. Das ist Kufr. Also die Sache mit den beiden Mädchen, das werde ich inshallah nächstes Mal beantworten. Und dann bringt er hier, subhanallah, ein Jahil sondergleich, die Geschichte von Aisha radiallahu anha, dass sie angeblich behauptet hat, er legt hier Aisha in den Mund, dass sie gemeint hat, dass sie nicht wusste, ob Allah Wissen über alles hat, was die Menschen so tun, was die Menschen so an Taten an den Tag legen, dass sie das nicht gewusst hat. Und der Prophet a.s.w. hat keinen Takfir gegen sie vorgenommen. Zu diesem Punkt werden wir ausführlich Stellung nehmen, inshallah auch. Wir werden erklären, also welchen Jahl er hier wieder von sich gibt, und dass er nicht einmal die Hadith richtig liest. Und dann Aqubat al-Kawas, also der hat gesagt, er hat hier auch behauptet, dass Sheikh al-Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, dass er keinen Takfir gegen jene macht, dass er jene Menschen als Muslime erachtet, die Götzen bei Kawas anbeten. Es gab da Götzen, die Statuen, Götzen, die von den Mushrikun zur Zeit von Muhammad ibn Abdul Wahhab angebetet wurden. Götzen, die zu jener Zeit angebetet wurden, also da haben sich die Mushrikun richtig vor diesen Götzen niedergeworfen und haben jede Form der Ibadah diesen Götzen entgegengebracht, speziell bei Aqubat al-Kawas. Und hier sagt dieser Sheikh Abu al-Hussein, der behauptet, dass Muhammad ibn Abd al-Wahhab diese Leute trotzdem als Muslime erachtet hat. Und das ist gewaltiger Jahl. Ich frage mich, was dieser Mann liest. Und diese Dinge sind so ausführlich erklärt und beantwortet in den Büchern, in denen der Manhaj der Ahl-Sunnah wal-Jama'ah erklärt wird. Und das ist von den Schülern, diese Aussagen von Muhammad ibn Abdul Wahhab, seine eigenen Aussagen, wie er das selber erklärt hat, was er damit meint und so. Diese Dinge sind weit verbreitet und ich wundere mich, ich muss mich hierher setzen und solche Dinge erklären. Es ist eine traurige Sache, aber es gibt halt Leute, die so jahil sind und meinen, Muhammad ibn Abdul Wahhab hat jene, die den Götzendienst vornehmen bei Kawas, er hat jene als Muslime, als seine Brüder im Islam erachtet. Das ist ein größeres Thema. Ich meine, ich kann darauf eingehen, wenn die Admins das wünschen, aber wir haben sowieso schon fest überzogen. Ich glaube, es ist besser, wir lassen das für Freitag, inshallah. Und dann werden wir diese Punkte von ihm beantworten, bei diesem Jahl, den er so von sich gibt. Tayyip. Also, was meint ihr? Machen wir inshallah jetzt Schluss? Wir können noch ein paar Fragen beantworten. Ist der Raum? Der Raum, also, Besitzer ist der da? Ist Islaminformation, ist er da? Oder Tayyip? Okay, Khair, ich mach mir die Frage. Okay, Khair, dann beantworten wir inshallah jetzt noch ein paar Fragen. Wir haben an sich versprochen, dass wir morgen eine Extrastunde einlegen, um Fragen zu beantworten. Das heißt, morgen um 20 Uhr werden wir auch nochmals Fragen beantworten, inshallah. Also keinen Dars. Den Dars gibt es erst wieder am Freitag. Morgen mal nur, um die Fragen zu beantworten, weil es sehr viele geworden sind, inshallah. Vielleicht können wir jetzt ein paar Fragen mal schnell beantworten, inshallah. Du kannst posten, inshallah. Ja, wenn es dringende Fragen gibt, kann man sie vorziehen, klar. Also ihr seid die Admins, ihr müsst das bestimmen. Ich mache hier nur, also ich mache nur die Arbeit hier. Frage, die Frage lautet folgendes. Also von dem Mann, seine Familie hat sehr auf ihn gemacht, damit die sich scheiden, und das ist auch so gekommen, weil sie sich nicht mehr verstanden auf einmal, als von 0 auf 100, und der Mann ist sich in der Scheidungsaussprache nicht 100% bewusst. Die Frage ist ja, eine Mobitur, hast du alle Mobitur, eine Mobitur, eine Mobitur, man versteht irgendwie gar nicht, worum es geht. Anmerkung, also gilt die Scheidung in diesem Fall überhaupt? Also, ich meine, ich verstehe nicht viel. Okay, ja. Schau. Ich weiß nicht, was mit der Frage gemeint ist. Ich gebe mal eine allgemeine Antwort. Wenn der Bruder oder die Schwester da ein spezielles Problem haben und das genau erklärt haben wollen, dann müssen sie sich direkt an uns wenden, schauen. Aber was ich dazu sagen kann, grundsätzlich ist es so, dass eine Scheidung nur dann gilt, wenn ein Mann die Scheidung ausspricht. Wenn ein Mann die Scheidung ausspricht, dann hat sie nur dann Gültigkeit, wenn er sie wirklich klar und deutlich ausspricht. Also wenn er eine Wortwahl verwendet, die klar und deutlich die Scheidung bedeutet. Wenn er etwas sagt, das die Scheidung bedeuten kann, aber auch was anderes. Ja, also wenn es nicht sarih ist, wenn es nicht eine eindeutige, klare Scheidung ist, sondern einfach nur andeutungsweise Scheidung bedeutet, dann geht es um seine Niyya. Dann stellt sich die Frage, was hat dieser Mann, zum Beispiel wenn ein Mann zu seiner Frau sagt, du bist geschieden, wenn er das sagt, dann ist sie geschieden. Das ist eine eindeutige Scheidung. Oder wenn er sagt, hiermit gebe ich dir die Scheidung. Oder wenn er zu ihr sagt, Antitaliq. Das ist eine eindeutige Scheidung. Aber wenn er zum Beispiel sagt, verlasse das Haus. Oder ich möchte dich nie wiedersehen. Oder wir sind keine Freunde mehr. Oder zwischen uns gibt es nichts mehr. Wenn er solche Dinge sagt, dann stellt sich die Frage, was hat er damit beabsichtigt? Hat er die Absicht gehabt, ihr damit die Scheidung zu geben, oder wollte er einfach nur ein hartes Wort verwenden? Wenn er die Scheidung beabsichtigt hat, dann ist sie in diesem Fall gültig. Wenn er sie nicht beabsichtigt hat, ist sie ungültig. Dann gilt es nicht als Scheidung. Jetzt die Frage hier, und der Mann ist sich in der Scheidungsaussprache nicht 100% bewusst. Schau, es geht um die es geht um Sihr und Zauberei. Da muss er sich eben speziell an mich wenden. Inshallah, dass wir das ausführlicher besprechen können. Jedenfalls, wenn man sich nicht sicher ist, dass man die Scheidung ausgesprochen hat, jemand ist sich nicht sicher, dass er die Scheidung ausgesprochen hat, er sagt, er weiß nicht, es kann sein, dass er die Scheidung ausgesprochen hat, aber er ist nicht ganz sicher, dann grundsätzlich, al-aslu baqa'u ma kan ala ma kan. Also grundsätzlich gilt, dass die Dinge so verbleiben, wie sie sind. Also wenn etwas gewiss ist, dass sie verheiratet sind. Jetzt ist er unsicher, ob er die Scheidung ausgesprochen hat. Diese Unsicherheit kann die Gewissheit der Ehe nicht aufgeben. Es besteht Gewissheit darüber, dass sie verheiratet sind. Okay, er weiß nicht, vielleicht habe ich die Scheidung ausgesprochen, vielleicht auch nicht, das ist Schack. Das ist Zweifel. Der Zweifel allein kann die Ehe nicht annullieren, kann sie nicht außer Kraft setzen. Und darüber hinaus ist auch noch ein Punkt. Ich meine, die Scheidung kann man sowieso nicht einfach so irgendwann aussprechen. Wenn man sich von einer Frau scheiden lassen will, dann müssen gewisse Bedingungen erfüllt sein. Und die wichtigste Bedingung ist, dass sie sich nicht sie darf sich nicht im Zustand des Hayd befinden. Sie darf nicht Hayd sein. Das heißt, wenn sie gerade ihre Monatsblutung hat, in den Tagen ihrer Monatsblutung darf man keine Scheidung aussprechen. Und auch in den Tagen, in denen sie beten kann, also die Abtuhur, was man im Arabischen Abtuhur nennt, in der Zeit ihres Tuhur, in der Zeit der Reinheit, in der Zeit der rituellen Reinheit, wenn sie also nicht gerade die Monatsblutung hat, sondern beten kann, dann darf man die Scheidung nur dann aussprechen, wenn man in dieser Reinheitsphase keinen Geschlechtsverkehr mit ihr hatte. Wenn der Mann in dieser Phase der Reinheit mit ihr Geschlechtsverkehr hatte, dann darf er die Scheidung nicht aussprechen. Und wenn er und genauso wenig wie er die Scheidung aussprechen darf, wenn sie sich gerade in der Zeit der Regelblutung befindet, wenn sie gerade ihre Periode hat. Das heißt, erstens darf sie nicht in Periode sein, zweitens, also sie muss sich im Zustand der Reinheit befinden, der rituellen Reinheit. Damit meine ich, sie muss also grundsätzlich befähigt sein zu beten. Sie darf nicht irgendwie mit ritueller Reinheit meine ich nicht, dass sie jetzt die Waschung vorgenommen haben muss, sondern damit meine ich, dass sie berechtigt ist zu beten, dass sie nicht gerade ihre Monatsblutung hat, sondern eben rein ist von der Monatsblutung. Und dann ist es nur erlaubt, die Scheidung auszusprechen, wenn man mit ihr keinen Geschlechtsverkehr hatte in dieser Phase der Reinheit. Also nach der letzten Regelblutung. Und dann gibt es zwei verschiedene Meinungen darüber unter den Ulama, wie es um jemanden bestellt ist, der zum Beispiel während der Monatsblutung oder während der Reinheitsphase, in der sie Geschlechtsverkehr hatten, wenn in dieser Zeit jemand die Scheidung ausspricht, ist sie dann gültig oder nicht? Und hier gibt es zwei Meinungen. Es ist so, dass Jumhur al-Ulama, die überwiegende Mehrheit der Ulama und auch die vier Madahib, also die vier Madhabs, sie sind der Ansicht, dass in diesem Fall die Scheidung zum Tragen kommt. Das heißt, sie sagen, es ist zwar verboten, die Scheidung auszusprechen, wenn die Frau gerade ihre Regelblutung hat, während ihrer Periode ist es zwar verboten, die Scheidung auszusprechen, aber wenn man sie ausspricht, ist sie gültig. Das ist eben die Ansicht, der vier Madahib und die Ansicht der überwiegenden Mehrheit der Ulama. Es gibt eine zweite Ansicht, und das ist die Ansicht von Sheikh al-Islam ibn Taymiyyah und auch die Ansicht von seinem Schüler ibn al-Qayyim. Diese beiden sagen, dass diese Scheidung keine Gültigkeit hat. Das heißt, wenn jemand die Scheidung ausspricht, während die Frau ihre Monatsblutung hat oder nachdem sie Geschlechtsverkehr hatten in der Zeit, in der Reinheitsphase, dann sagen sie, wenn der Mann die Scheidung ausspricht, begeht er zwar eine gewaltige Sünde, aber die Scheidung selbst ist ungültig. Sie ist ungültig, sagen sie. Und ehrlich gesagt, ich meine, ich persönlich, ich wage es jetzt nicht, einen Tarjih in dieser Frage vorzunehmen. Ich habe diese Frage früher mal gelesen, sehr ausführlich, aber es ist so, Ibn Taymiyyah hat sehr starke Beweise, auch die anderen haben sehr starke Beweise, speziell in dieser Frage. Ich werde es mir vielleicht irgendwann nochmals ansehen, aber wenn jemand zum Beispiel sagt, ich meine, grundsätzlich muss ich sagen, dass ich ein sehr starkes Vertrauen in Ibn Taymiyyah habe und in sein Wissen. Und dass wir von sehr, sehr vielen Fällen wissen. Wir wissen von sehr vielen Fällen, in denen die vier Madhahib eine gewisse Ansicht vertreten und Ibn Taymiyyah ihnen widerspricht und dass Ibn Taymiyyah klar und deutlich Recht hat. Das ist sehr oft der Fall. Also das Wissen von Ibn Taymiyyah ist wirklich, und sein Verständnis des Fiqh ist gewaltig. Und wenn jemand sagt, ich setze Vertrauen in das Wissen von Ibn Taymiyyah und folge in dieser Frage dem Wissen von Ibn Taymiyyah, weil ich meine, er hat mehr Wissen, nicht weil es jetzt für mich angenehmer ist, diese Ansicht zu übernehmen. Das ist Ittiba'ul Hawa. Da folgt man den Neigungen. Aber wenn man sagt, und grundsätzlich ist es bei mir so, ich meine, ich tendiere grundsätzlich, wenn ich sehe, dass es verschiedene Meinungen gibt, tendiere ich mehr immer zu Ibn Taymiyyah. Und in dieser Frage kann ich es nicht speziell sagen, ich kann keinen Tarjih vornehmen. Wenn ich mal Zeit habe, schaue ich mir genau an, welche Beweise beide Richtungen anführen und kann es dann genauer sagen. Aber speziell in diesem Fall, also wenn er auch die Scheidung ausgesprochen hat, und in den meisten Fällen wird die Scheidung im Zustand des Zornes im Zustand der Unüberlegtheit, wenn die Scheidung ausgesprochen wird, dann ist die Frau meistens entweder hat sie ihre Tage, und wenn sie nicht ihre Tage hat, dann hat man meistens schon mal Geschlechtsverkehr mit ihr gehabt. In der Reinheitsphase, weil es ist ja nicht normal, dass man keinen Verkehr hat, wenn die Frau sozusagen aus ihrer Periode rauskommt, dann hat man meistens gleich Verkehr. Und also deswegen ist es meistens ungültig, wenn die Scheidung in diesen Fällen ausgesprochen wird, nach Ibn Taymiyyah und nach Ibn Qayyim. Und ich tendiere derzeit mehr zu dieser Ansicht von Ibn Taymiyyah und Ibn Qayyim, Allahu ta'ala a'lam. Aber ich werde es mir nochmals genauer ansehen. Tayyib, die nächste Frage. Also die Frage lautet, die Taten entsprechen der Nia. Und was, wenn diejenigen beim Wehl oder irgendwas anderes, was er tut, in seiner Nia Anerkenntnis von Allah hat? Das ist, also lautet die Frage. Natürlich schaut, die Taten entsprechen der Nia, aber wenn jemand den Schirk begeht mit guter Nia, dann ist er Muschrik. Und wenn jemand den Kufr begeht mit guter Nia, ist er Kafir. Wenn also jetzt jemand sagt zum Beispiel, ich habe und das gilt auch in den meisten anderen Fällen des Haram, also es kann nicht jemand, die Nia gilt zum Beispiel, du betest, du verrichtest dein Gebet, das heißt, du kommst einer Verpflichtung nach. Der Wert dieses Gebetes hängt von deiner Nia ab. Was beabsichtigst du mit diesem Gebet? Was möchtest du erreichen? Möchtest du das Wohlgefallen Allahs damit erreichen oder möchtest du einfach das Wohlgefallen der Menschen erreichen? Wenn du fastest, wenn du die Zakat entrichtest, wenn du in die Moschee gehst, wenn du ein islamisches Aussehen an den Tag legst, wenn du am Dschihad teilnimmst, all diese Dinge, wenn du diesen Formen der Ibadah nachkommst, wenn du diesen Verpflichtungen nachkommst, dann hängt der Wert dieser Ibadah davon ab, welche Nia du hast. Das heißt, bei den Pflichten kommt es auf die Ibadah an. Aber im Haram, wenn jetzt jemand sagt, ich trinke den Alkohol mit guter Nia, das heißt, Alkohol ist zwar verboten, aber ich trinke ihn mit guter Nia. Ich trinke ihn, weil ich gelesen habe, dass eine gewisse Menge an Alkohol gesundheitlichen Nutzen hat. Diese Ansichten gibt es. Also jemand sagte zum Beispiel, es ist medizinisch erwiesen, dass eine kleine Menge Alkohol dem Körper des Menschen durchaus Nutzen bringt. Und sogar Allah subhanahu wa ta'ala hat das gesagt. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, sie fragen dich nach dem Khamr und nach dem Glücksspiel, also Khamr, also Alkohol. Qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas, sprich, in ihnen ist große Sünde, aber auch Nutzen für die Menschen. Schau, Allah subhanahu wa ta'ala sagt hier, im Alkohol gibt es manafi'a, und er sagt nicht manfa'a. Er sagt nicht, im Alkohol gibt es also einen Nutzen, sondern er sagt manafi'a. Manafi'a ist der Plural. Also im Alkohol gibt es Nutzen für die Menschen. Allah subhanahu wa ta'ala sagt das. Und wenn jetzt jemand sagt, es ist medizinisch erwiesen, dass gewisse, das, aber es heißt dann weiter, wo ithmuhuma akbaru min nafihima, aber die Sünde in ihnen ist größer, als das, was in ihnen, also was in Alkohol und Glücksspiel, an Nutzen steckt. Die Sünde ist größer als der Nutzen. Und daher ist es Haram. Und daher ist der Alkohol nicht nur Haram, sondern eine Kabira, eine große Sünde. Nun, das gilt eben für jeden Fall. Es kann jetzt nicht jemand sagen, man hat mir versprochen, mir eine 1 Million Euro zu geben, wenn ich nur einmal den Koran ins WC werfe. Wenn ich den Koran ins Klo werfe und runterspüle, dann hat man mir versprochen, 1 Million Euro zu geben. Und mit dieser 1 Million, ich möchte sie nicht für mich selber verwenden, ich schicke sie an die Bedürftigen in der islamischen Welt, in der sogenannten islamischen Welt. Ich werde sie unter bedürftigen Muslimen umverteilen. Oder er sagt zum Beispiel, ich werde damit den Dschihad gegen die Kuffar unterstützen. Beispielsweise. Also was soll's? Ich meine, ich werfe den Koran ins Klo, ich spüle runter, ich habe keine schlechte Absicht dabei. Ich kriege 1 Million von den Kuffar und kann das an die Muslime schicken. Ist doch eine gute Sache. Dieser Mann ist nicht entschuldigt mit seiner guten Nia. Dieser Mensch ist ein Kafir. Und die Muschrikun von Mekka hatten auch eine gute Absicht, als sie die Toten und die Götzen angebetet haben. Sie haben gesagt, مَنَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَ إِلَى اللَّهِ زُلْفَ. Wir dienen ihnen nur, auf dass sie uns Allah näher bringen. Das haben sie klipp und klar gesagt. Sie haben gesagt, also ich meine, wir dienen diesen Götzen nur, um auf diese Weise Allah näher zu kommen. Wir wissen, dass sie nichts zu melden haben. Wir wissen, dass diese Götzen und diese Toten, die schon lange verstorben sind, dass sie nichts weiter als Geschöpfe Allahs sind. Aber sie haben halt einen hohen Rang bei Allah. Und wir wissen, dass sie die Schöpfung nicht hervorgebracht haben, dass sie nicht an der Schöpfung beteiligt sind, dass sie weder Himmel noch Erde oder sonst was geschaffen haben. Das wissen wir genau. Und wir dienen ihnen auch nicht, weil wir sie als Gott verehren oder als Götter verehren, sondern wir dienen ihnen, auf dass sie uns Allah näher bringen. Sie hatten eine gute Nia, sie hatten eine gute Absicht, sie waren aber nicht entschuldigt. Also man kann nicht den Haram begehen, man kann nicht sagen, ja okay, also mein Problem besteht darin, und subhanallah, das habe ich tatsächlich schon von jemandem gehört. Ich meine, da kommt einer daher und sagt, also er kann nicht heiraten, aber er hat eine Freundin. Er hat eine Freundin und ja, sie machen eben Sinne. Sie haben schon seit Jahren miteinander Geschlechtsverkehr, außerehelich. Und sie können nicht heiraten, weil die Eltern das nicht zulassen. Und sie würden sowieso heiraten. Wenn die Eltern das erlauben würden, dann hätten sie es getan. Aber naja, die Eltern wollen das nicht. Also machen sie ihren Sinne ohne zu heiraten. Und sie haben nur eine gute Absicht dabei. Sie fühlen sich wie Mann und Frau und sie müssen das auch machen. Er sagt mir klipp und klar, sie müssen das machen, denn wenn sie den Sinner vornehmen, das beruhigt sie dann körperlich. Sie finden dann körperliche Ruhe und sie sind dann sozusagen, der Geschlechtstrieb ist befriedigt und dann können sie sich wieder dem Islam zuwenden und sie können sich wieder dem Lernen zuwenden und ihrem Studium folgen. Aber wenn sie das nicht machen, dann ist der Wille so stark, dass sie, der Wille nach Sinner und der Geschlechtstrieb ist dann so heftig, dass sie sich gar nicht mehr konzentrieren können. Weder auf Islam, noch auf das Studium, noch auf die Arbeit. Und so gesehen ist das ja verständlich, dass sie Sinner machen. Ja, der hat eine gute Nia. Und sie hat auch eine gute Nia. Aber die sind Sani, die sind so nah. Das, was sie tun, ist Sinner und es fällt unter Sinner und ist nicht entschuldigt. Also jetzt soll nicht jemand glauben, dass wir Takfir gegen diese Leute machen. Ja, nee. Ja, natürlich, grundsätzlich ist das an sich Kufr, weil der sagt ja an sich, es ist halal, was er macht. Er sagt, in seinem Fall ist es erlaubt, Sinner zu machen, weil er kann nicht heiraten und er braucht das unbedingt, sonst überwältigt ihn sein Geschlechtstrieb. Und das ist gut für sie und gut für ihn, sie beruhigen beide ihren Geschlechtstrieb und dann können sie eben den islamischen Verpflichtungen nachkommen. Ich meine, Sinner zu machen ist haram, aber so etwas zu sagen über den Sinner und zu sagen, für uns ist das notwendig und in unserem Fall ist es erlaubt, das ist Kufr. Aber wie gesagt, also die gute Nia und wählen zu gehen, ist Schirk. Jemanden ins Parlament zu schicken, auf das er dort Gesetze erlässt und dort Kufr-Gesetze verabschiedet und sich dort zum Gesetzgeber aufspielt, und wir wissen, der Gesetzgeber ist nur Allah subhanahu wa ta'ala, jemand, der einen Abgeordneten ins Parlament schickt, auf das er dieser Aufgabe nachkommt, und mit dem Wissen, dass er dieser Aufgabe nachkommen wird, und mit dem Wissen, dass er nach den Gesetzen des Kufr regieren wird, wenn er ihn wählt, weil er sagt, okay, der ist besser für den Islam als andere, wenn er einen Tawhut wählt und unterstützt und an die Macht bringt, dann hat er diesem Tawhut gedient und ihm an die Macht und ihm verholfen, zur Macht zu kommen, an die Macht zu kommen. Und das ist Kufr, und da nützt ihm nichts eine gute Nier. Das ist Schirk. Das ist Schirk. So al-Talina. zum Tariq. Nächste Frage. Die Frage lautet, wie kann man sagen, dass Grundlage des Din Tawhid ist? Ist es nicht Iman? Man soll zuerst unseren Iman denken, oder? Und Allah entscheidet, wer Kuffar war, ungläubig ist, nicht wir. So lautet diese Frage. Also nochmals sinngemäß die Frage, wieso sprechen wir so viel über Tawhid? Der Tawhid ist ja nicht die Grundlage des Din. Die Grundlage des Din ist ja der Iman. Und es ist doch Allah, der entscheidet, wer nun ein Kafir ist und wer nicht. Und nicht wir sind diejenigen, die das entscheiden. Also die Sache mit Tawhid, das habe ich sehr, sehr ausführlich erklärt. Wer das erklärt haben will nochmals, soll sich die Durus anhören. Das können wir jetzt nicht alles wiederholen. In den Durus habe ich sehr, sehr ausführlich erklärt mit unzähligen Aussagen des Salaf, warum es notwendig ist und warum der erste Schritt im Din darin besteht, den Kufr gegen den Tawhid vorzunehmen. Und zu wissen, was ein Tawhid ist und zu wissen, wie man den Tawhid gegen ihn vorzunehmen hat. Das habe ich sehr, sehr ausführlich erklärt. Das kann ich jetzt nicht wiederholen. Und das zeigt, ich meine, dass die Person nicht mitgehört hat, scheinbar. Hör dir nochmals diese Durus an, dann wird es klar werden. Also von Anfang an konzentriert zuhören, dann wird sich das inshallah erklären. Und es ist keine Kleinigkeit. Ich meine, es geht darum, dass jemand, der den Kufr gegen den Tawhid nicht vornimmt, er ist kein Muslim. Auch wenn er 100 Raka am Tag betet, auch dann ist er kein Muslim. Was die andere Frage, also was den zweiten Teil der Frage angeht, ist es nicht Allah, der entscheidet, wer Kafir ist und wer nicht? Das ist schon richtig, Allah entscheidet es, aber Allah hat uns mitgeteilt, gegen wen wir Takfir vorzunehmen haben. Wenn Allah uns sagt, dass jemand Kafir ist, dann bezeichnen wir ihn als Kafir. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ. Wenn Allah uns im Koran sagt, für wahr, jene haben Kufr begangen, die behaupten, Allah sei einer von dreien, also die an die Dreifaltigkeit glauben, wenn Allah uns sagt, jener, der das tut, hat Kufr begangen, dann sagen wir, jemand, der an die Dreifaltigkeit glaubt, ist ein Kafir. Warum glauben wir das? Weil Allah uns gesagt hat, er ist ein Kafir. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns, inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara ithman azima. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah vergibt es nicht, ihm etwas zur Seite zu stellen, und er vergibt all das, was unter dieser Sünde ist, also was einen niedrigeren Grad als Schirk oder Kufr hat, das vergibt Allah, wem er will. Das heißt, Allah vergibt alle Sünden, wem er will, aber den Schirk nicht. Allah hat uns klipp und klar mitgeteilt, dass er den Schirk niemandem vergibt und dass jemand, der den Schirk begeht, auf alle Zeiten in die Hölle geht und dass er kein Moslem ist, dass er Muschrik ist. Und deswegen, wenn wir sehen, dass jemand den Schirk begeht, dann bezeichnen wir ihn als Muschrik, weil Allah uns das mitgeteilt hat. Wenn jemand zum Beispiel Blasphemie vornimmt, wenn jemand Allah beschimpft, also Gotteslästerung vornimmt, dann sagen wir, dieser Mann ist Kafir. Diese Person ist Kafir. Warum? Weil Allah uns das mitgeteilt hat. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ لَا تَعْتَذِرُوا قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِيمَانِكُمْ. Allah subhanahu wa ta'ala hat uns mitgeteilt, dass jene, die sich über ihn lustig machen und über seinen Propheten und oder über die Ayat, über die Zeichen Allahs, über den Din Allahs, dass jemand, der sich darüber lustig macht, Allah hat uns mitgeteilt, dass dieser Mensch ein Kafir ist. قَدْ كَفَرْتُمْ بَعْدَ إِمَانِكُمْ. Ihr seid nach eurem Iman in den Kufr verfallen. لَا تَعْتَذِرُوا. Entschuldigt euch nicht. Ihr habt keine Entschuldigung, sagt Allah subhanahu wa ta'ala. إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. Sie haben diese Leute, die eben sich über die Gefährten des Propheten lustig gemacht haben, nicht? Die haben ja gesagt, مَا رَأَيْنَا أَمْثَالَ قُرَّائِنَا هَؤُلَاءِ أَرْغَبَ بُطُونًا وَلَا أَكْذَبَ أَلْسُنًا وَلَا أَجْبَنَ عِنْدَ اللِّقَاءِ. Das war eine Gruppe von Munafiqun, die mit dem Propheten sallallahu alaihi wasallam in den Krieg gezogen sind. Gegen Tabuk. Sie sind mitgezogen in dieser Schlacht, sie sind nach Tabuk gezogen mit dem Propheten, und sie haben so zum Zeitvertreib, haben sie begonnen, sich über einige Sahaba lustig zu machen. Sie haben begonnen, sich über die Gelehrten unter den Sahaba, über jene, die den Koran gelesen und unterrichtet haben, die Qurra, sie haben begonnen, sich über sie lustig zu machen. Und sie haben gesagt, مَا رَأَيْنَا أَمْثَالَ قُرَّائِنَا هَؤُلَا أَرْغَبَ بُطُونًا وَلَا أَكْذَبَ أَلْسُنًا وَلَا أَجْبَنَ عِنْدَ اللِّقَاءِ. Also wenn wir unsere Gelehrten da ansehen, haben die gemeint, es gibt niemanden, der mehr frisst und mehr lügt als diese, aber sie sind die feigsten von uns, wenn wir dann im Kriege stehen. So haben sie gesagt. Und dann haben sie laut aufgelacht. Also, und das war, ich meine, Allah subhanahu wa ta'ala hat daraufhin eine Ayah offenbart, das ist eine längere Geschichte, Allah hat eine Ayah offenbart und hat gesagt, diese Leute sind in den Kufr verfallen. Und sie sind zum Propheten gelaufen gekommen und sie haben gesagt, das war nur Spiel und Spaß. Wir haben das nicht so gemeint, es war nicht ernst. Wir haben Spaß gemacht, wir wollten Zeit vertreiben. Es war nicht ernst gemeint, dass wir die Gelehrten des Islam jetzt schlecht machen wollen. Die Gelehrten unter den Sahaba. Schau, was sie gesagt haben. Sie haben nur gesagt, sie sind Arhaba Butunan, das heißt, sie sind beim Fressen sind sie die Ersten, beim Lügen sind sie auch die Größten, aber im Kampf sind sie die Allerletzten. Da sind sie dann weit weg und hinten und stehen nicht in der ersten Reihe und kämpfen nicht mit. Und haben darüber gelacht. Und diese Aussage hat Allah subhanahu wa ta'ala hat bestätigt, hat gesagt, und wenn du sie fragst, sie werden sagen, das war nur Spiel, das ist nur nachudu wa nal'ab. Zeitvertreib und dummes Gerede, das ist nichts als dummes Gerede und Spiel. Und Allah subhanahu wa ta'ala hat das bestätigt. Allah subhanahu wa ta'ala weiß, dass sie das nur aus Spiel und Spaß gemacht haben. Einfach aus Zeitvertreib. Einfach aus dummem Gerede heraus. Aber er hat ihnen gesagt, la ta'tadiru, das ist keine Entschuldigung, entschuldigt euch nicht mit sowas. La ta'tadiru, qad kafartum. Ba'da imanikum. Ihr seid in den Kufr verfallen, nach eurem Iman. Allah subhanahu wa ta'ala hat hier erklärt, dass jemand, der ihm diese Blasphemie vorgeht, der sich über ihn, über Allah subhanahu wa ta'ala oder über den Propheten oder über die Ayat Allahs lustig macht, dass er ein Kafir ist. Und deswegen machen wir den Takfir gegen diese Leute. Wir machen den Takfir nur gegen jene Leute, die Allah als Kuffar bezeichnet hat. Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Jene, die nicht nach dem Gesetz Allahs, die nicht nach dem richten, was Allah herabgesandt hat, das sind die Kafirun. Jene sind die Kafirun. Sozusagen, das sind die eigentlichen Kafirun. Das sind die echten, die wirklichen Kafirun. Die Extremkuffar. Und deswegen, wenn wir sehen, dass jemand nicht nach dem Gesetz Allahs regiert, dann sagen wir, er ist Kafir. Und in vielen anderen Ayat, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ. So nein bei deinem Herrn, sie sind nicht eher gläubig, als bis sie dich zum obersten Richter machen. Dich zum Richter machen, dich zum Regenten machen. Als bis sie dein Gesetz, den Koran und die Sunna, in allen Punkten zum Gesetz machen. Und es sind viele Ayat und viele Aussagen aus den Hadith und den Aussagen des Salaf. Wir haben das sehr, sehr ausführlich früher gebracht. Wir erklären nur jene zu Kuffar, die Allah subhanahu wa ta'ala klipp und klar im Koran zu Kuffar erklärt hat. Und das ist wajib. Wenn du jemanden als Muslim bezeichnest, den Allah im Koran als Kafir bezeichnet, dann begehst du grundsätzlich Kuffar. Und nachdem man dir das dann erklärt und dir sagt und verständlich macht, dass Allah diese Leute als Kuffar bezeichnet hat im Koran, wenn du dann sagst, naja, in meinen Augen sind sie trotzdem Muslime, dann bist du auch ein Kafir. Dann verfällst du in den Kuffar. Wenn man es dir einmal erklärt. Wenn Allah sagt, لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ بْنُ مَرْيَمُ. Für was Kufr haben jene begangen, die behaupten, Allah ist der Sohn, إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْمَسِيحُ, Allah ist der Messias, der Sohn der Maria. Maria, ja. Isa ibn Maria. Dass sie behaupten, also Allah subhanahu wa ta'ala hat gesagt, jemand, der behauptet, Isa ist Gott, die haben für wahr Kufr begangen. Wenn jetzt jemand daherkommt und sagt, naja, in meinen Augen sind sie trotzdem Muslime, dann widerspricht er Allah. Also wir erklären jene zu Kuffar, die Allah im Koran zu Kuffar erklärt hat, oder die der Gesandte sallallahu alaihi wasallam klipp und klar zu Kuffar erklärt hat in der Sunna, und es keine Texte gibt, die diese Takfir-Aussage des Propheten relativieren. Und dazu kommen wir später auch noch sehr ausführlich, inshallah, in späteren Durus bi'idhnillahi ta'ala. Die nächste Frage. Die nächste Frage, wenn die Mehrheit der Menschen, die sich Muslime nennen, keine Muslime sind, sollen wir dann prinzipiell die Leute, die sich Muslime nennen, als Kuffar betrachten, bis ihr Islam bewiesen ist? Nein, so ist das nicht. So ist das nicht. Das ist wirklich eine sehr große Frage. Ich meine, das ist eine Frage, die sehr ausführlich beantwortet werden muss. Ich habe was Ähnliches früher beantwortet. Grundsätzlich gilt, dass heute die Länder der islamischen Welt Darul Kufr sind. die Länder der sogenannten islamischen Welt in heute Darul Kufr. Es gibt heute keine islamische Welt, es gibt keine islamischen Länder, es gibt kein Darul Islam. Und all die Länder der Islam, der sogenannten islamischen Welt, werden nach den Gesetzen des Kufr regiert und der Tawhut, die Macht des Tawhut in unseren Ländern ist weitaus gewaltiger als die Macht des Tawhut in den westlichen Staaten, als in Europa oder Amerika oder sonst wo. Und daher, wenn du grundsätzlich in der islamischen Welt jemanden siehst, auf der Straße, dann gilt für ihn das, was für Darul Kufr gilt. In Darul Kufr sind grundsätzlich mal alle Menschen Kuffar. Das macht Darul Kufr aus. Wenn du jetzt in Deutschland auf die Straße gehst und du siehst jemanden in Deutschland auf der Straße herumlaufen, naja, dann weißt du, okay, grundsätzlich ist er mal ein Kafir, weil er lebt in Darul Kufr und für ihn gilt das, was für den Dar gilt. Was für dieses Land gilt. Dieses Land ist ein Land der Kuffar, es regieren die Kuffar, sie haben die Macht, sie haben das Sagen, ihnen gehört das Land. Also sind die Menschen dort grundsätzlich mal als Kuffar zu erachten. Wenn du aber jemanden in Deutschland siehst, mit einem muslimischen Bart oder islamischer Kleidung oder Turban oder eine Frau mit Kopftuch, dann sind das Zeichen dafür, dass diese Person sich zum Islam bekennt. Und auch in der sogenannten islamischen Welt, wenn du in Ägypten irgendeinen ägyptischen Jugendlichen siehst auf der Straße, westlich gestylt mit westlichem Haarschnitt und knallenger Jeans und Walkman in den Ohren und Michael Jackson auf dem Rücken auf die Jeansjacke geheftet, naja, dann ist er grundsätzlich kein Moslem. Dieser Mensch ist kein Moslem. Wenn du irgendwen siehst, der aufgrund seines Aussehens nicht irgendwie sich zum Islam bekennt, dann ist er grundsätzlich mal kein Moslem. Sondern es gilt für ihn das, was für das Land gilt. Er ist ein Kafir, nach außen hin. Wenn du dann diesen Typen in der Moschee beten siehst, dann ist er grundsätzlich mal aufgrund seines Gebetes ein Moslem. Nach außen hin. Obwohl du genau weißt, dass wenn du mit diesen Leuten ein bisschen länger sprichst, dass du merkst, sie haben keine Ahnung von Tauhid. Aber du hast in diesem Fall keinen Schirk von ihm gesehen. Man könnte vielleicht jetzt sagen, okay, Michael Jackson auf dem Rücken, das kann Schirk sein. Das kann schon sein, dass das in gewissen Fällen, also den Kufr nach sich zieht, wenn man so ein Bild auf dem Rücken hat. Das ist Kufr. Aber nehmen wir mal an, er hat das nicht drauf. Westlich gekleidet, westlicher Style, siehst du in Ägypten auf der Straße. Kein Anzeichen von Islam an ihm. Einfach nur so. Für ihn gilt das, was für den Staat gilt, was für das Land gilt, für den Dar. Er ist grundsätzlich einmal ein Kafir. Wenn du dann genau diesen Typen in der Moschee beten siehst, dann ist er grundsätzlich mal ein Moslem. Denn du hast dann ihn Islam gesehen. Du hast gesehen, dass er sich zum Islam bekennt. Und du hast noch keinen Schirk von ihm gesehen. Auch wenn du weißt, dass wenn du mit ihm diskutierst oder mit ihm auch nur ein wenig redest, dass sich der Kufr zeigen wird. Aber du hast ihn nicht gesehen und du gehst stets nach dem Äußeren. Also prinzipiell in den sogenannten Ländern der islamischen Welt, wenn du siehst, dass sich jemand zum Islam bekennt oder irgendwie ein islamisches Aussehen an den Tag legt, auch in Deutschland, wenn du in Deutschland eine Frau mit Kopftuch siehst, dann ist sie, oder mit diesem Hijab oder Khimar, oder manche lieben diesen Begriff Kopftuch nicht, ich glaube, der ist irgendwie negativ vorbelastet, aber der Begriff Khimar im Arabischen bedeutet nichts anderes als Kopftuch. Khimar ist eben das. Khimar ist all das, was den Kopf, ist ein Tuch, das den Kopf bedeckt. Khimar, die wörtliche Übersetzung, ist ein Tuch, das den Kopf bedeckt. Wenn du eine Frau mit Khimar siehst, oder mit Kopftuch eben, also dass sie sich verschleiert oder ihre Reize verhüllt, dann siehst du, sie macht das, weil sie sich zum Islam bekennen möchte. Und so siehst du sie auch als Muslima. Oder du siehst einen Mann mit Bart als Muslim, mit muslimischem Bart, und weißt, gehst in die Moschee, du siehst die Leute beten, sie sind grundsätzlich mal Muslime, du hast keinen Schirk gesehen an ihnen. Aber du weißt genau, dass wenn du mit ihnen sprichst, dass die wenigsten von ihnen Ahnung haben, was der Tawhut ist. Ich meine, wir haben hier Sheikh Abul Hussein, über den wir heute gesprochen haben, der hat keinen blassen Schimmer, wer der Tawhut ist. Er hat keinen blassen Schimmer, wie man den Kufr gegen den Tawhut vorzunehmen hat. Er verteidigt sogar die Tawarit. Wenn nicht einmal er das weiß und er ist der große Lehrer hier, dann frage ich mich, was mit den kleinen Schülern ist. Was mit ihnen los ist. Und ihr wisst genau, ich meine, jemand, der diese Durus gehört hat, die wir in den letzten Wochen gehalten haben, und verstanden hat, jemand, der verstanden hat, was der Tawhut ist und wie der Kufr gegen den Tawhut vorgenommen werden, wie dieser Kufr vorgenommen werden muss gegen den Tawhut. Wenn jemand das verstanden hat, dann weiß er, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen heute, die sich zum Islam bekennen, keine Muslime sind. Sie sind Kuffar. Die überwiegende Mehrheit der Menschen, die sich zum Islam bekennen, haben den Tawhid nicht verstanden, sie kennen ihn nicht, sie machen den Kufr gegen den Tawhid nicht. Und ich meine, nimm das Beispiel Türkei, ich habe das öfter gesagt. Viele Menschen beten dort überhaupt nicht. Viele Menschen bekennen sich überhaupt zum Laizismus in der Türkei. Die sagen, wir wollen gar keinen islamischen Staat, wir wollen keine Scharia, wir wollen nicht in das Zeitalter der Kamele zurückkehren. Ich meine, diese Leute sind Kuffar. Kuffar der Oberklasse. Und die anderen, das sind diese frommen Muslime sozusagen, das sind die, die gehören dann zu Nur Jamaat. Oder sie gehören zu Sulaymaniyah, oder sie gehören zu Mahmoud Efendi, oder sie gehören zu Milli Görüş. Sie unterstützen Erbakan oder Recep Tayyip Erdogan. Sie wählen diese Leute. Und diese Leute kennen sich zu diesem, wie heißt der? Er nennt sich Fethullah Gülen, also auf Türkisch. Fethullah Gülen. Sitzt in Amerika, im Exil dort. Anführer, also der Kopf der Nur Cemaat. Diese Leute werden, wer liest, was diese Leute sagen, das sind Kuffar der obersten Klasse. Und das sind die frommen Leute, das heißt die Leute, die zu Nur Cemaat gehören, die zu Erbakan, zu Recep Tayyip Erdogan gehören, zu Mahmoud Efendi gehören, das sind die frommen Leute in der Türkei. Das sind die Leute, die beten sich islamisch kleiden. Also du siehst, wie viele Muslime sind da übrig geblieben? Wie viele Leute begehen den Kufr gegen den Tawhid? Das sind die frommen, unter Anführungszeichen frommen Muslime in der Türkei, die Recep Tayyip Erdogan wählen. Die sagen, wir wählen ihn, um den Islam zu unterstützen. Das sind die Leute, die Erbakan als Mujahid bezeichnen. Der hat den Titel Mujahid Erbakan. Mujahid Erbakan ist Mujahid geworden, als er an die Macht gekommen ist vor ungefähr 10 Jahren. Zum obersten Tawhut der Türkei wurde, zum Ministerpräsidenten. Dann haben sie ihn mit dem Titel Mujahid bezeichnet. Wenn man den größten Tawhut als Mujahid bezeichnet und die größten Tawhut-Aktivitäten als Dschihad bezeichnet, dann ist das ist gewaltiger Kufr. Und da siehst du eben, und für die Länder der sogenannten islamischen Welt im Allgemeinen. Das gilt im Allgemeinen. Und inshallah kommen wir auch auf diesen Punkt ein bisschen ausführlich hinzu. Nächste Frage. Die Menschen, die in einem Darul Kufr leben, werden prinzipiell als Kuffar oder als Muslime betrachtet. Das haben wir jetzt gerade beantwortet. Prinzipiell gelten die Menschen, die in Darul Kufr leben, als Kuffar. Wenn du an ihnen islamische Anzeichen siehst, gelten sie als Muslime, bis das Gegenteil dann wieder erwiesen ist. Der Bruder schreibt, das ist die letzte Frage aus dem 4. Dars, also vom 4. April. Okay. Wollt ihr noch weitermachen bis 11, inshallah? Noch 20 Minuten. Einige Fragen beantworten. Khair, inshallah. Was ist genau Ijma' und was ist Qiyas? Kann man die Gelehrten in unserer Zeit statt Ijma ersetzen? Es gibt zum Beispiel in der Türkei Diyanet, die entscheiden, ob Wählen halal oder haram ist. Kann man die dann als Ijma betrachten? Al-Ijma ist der Konsens. Al-Ijma ist der Konsens, das heißt die Übereinstimmung. Ijma bedeutet, dass alle Gelehrten des Islam sich in einer Frage einig sind. Dass alle Gelehrten des Islam in Bezug auf eine Frage ein und dieselbe Meinung vertreten. Und dann spricht man von Ijma, dann spricht man davon, dass alle Gelehrten sich darin einig sind. Und diesen Ijma gibt es grundsätzlich nur in Fragen, die im Koran und der Sunna klar und deutlich geregelt sind. Das heißt, es besteht zum Beispiel ein Ijma darüber, dass der Alkohol verboten ist. Es besteht ein Ijma darüber, dass Zina verboten ist. Es besteht Ijma darüber, dass jemand, der Schirk begeht, Muschrik ist. Es besteht Ijma darüber, dass jemand, der Blasphemie begeht, ein Kafir ist. Das sind Dinge, die Ijma sind. Es besteht Ijma darüber, dass Zinsnehmen und Zinsgeben verboten ist. Es besteht Ijma darüber, dass das fünfmalige Gebet am Tag Pflicht ist. Das sind Dinge, die Ijma sind. Das heißt, das sind Dinge, denen sich alle Gelehrten einig sind. Und das sind verhältnismäßig wenige Fragen im islamischen Recht. Das heißt, in der Scharia sind die wenigsten Fragen mit Ijma belegt. Die meisten Fragen haben einen Ikhtilaf. In den meisten Fragen gibt es Ikhtilaf, gibt es Khilaf. Das heißt, gibt es verschiedene Meinungen. Sagen wir mal so, etwa 90% der Fragen des Fiqh sind mit verschiedenen Meinungen belegt. Da gibt es verschiedene Ansichten, ob das Pflicht ist oder nicht. Beispielsweise darf man das Gesicht der Frau sehen oder nicht, darf man ihre Hände sehen oder nicht, darf man ihre Füße sehen oder nicht. Das sind Fragen, wo es verschiedene Meinungen gibt. Wenn zum Beispiel Blut aus dem Körper kommt, wenn man sich verletzt und man verliert Blut, ist dann der Wudu weg oder nicht? Ist Blut najis oder nicht? Also ist Blut unrein oder nicht? Ist Alkohol unrein oder nicht? Das sind alles Fragen, in denen es verschiedene Meinungen unter den Ulama gibt. Und das ist die überwiegende Mehrheit der Rechtsfragen. Aber in den Fragen des Usul ud-Din, also den grundlegenden Fragen des Tawhid, gibt es Ijma. Und natürlich in den grundlegenden Fragen von Halal und Haram gibt es Ijma. Und natürlich, Diyanat ist grundsätzlich eine Kufr-Bewegung. Jeder, der dazu gehört und sich dazu bekennt, zu dieser Bewegung und weiß, wozu sie aufrufen und dass sie der türkischen Regierung Loyalität bekommen, jeder, der das weiß und trotzdem dazu gehört, ist ein Kafir. Und deswegen ist praktisch jeder, der zu Diyanat gehört, ein Kafir. Genauso wie jeder, der zu Miligerisch gehört, ein Kafir ist. Und wir wissen, Diyanat ist viel, viel schlimmer als Miligerisch. Diyanat ist weitaus schlimmer, sind weitaus tiefer in den Kufr verankert als Miligerisch. Und das heißt, jeder, der hier dazugehört, ist sowieso Kafir. Und dass die sich halt hinsetzen und dann entscheiden, ob der Schirk halal ist oder nicht, die Kuffar machen halt, was sie wollen. Die entscheiden dort, ob das Mehl halal ist oder nicht. Ob es halal oder haram ist. Und dann sind sie sich alle darin einig, dass es halal ist. Sie sind sich alle darin einig, dass der Kufr halal ist. Dass der Schirk halal ist. Ja, ich meine, das ist eben die Zeit, in der wir heute leben. Ich habe ja auch vorhin gesagt, nicht dieser sogenannte Ra'isul Ulama in Bosnien, der hat jetzt eine Fatwa gegeben, dass er keine Partei, er möchte über keine Partei sagen, dass man sie wählen soll oder nicht. Er möchte jetzt keine Wahlempfehlung abgeben. Man soll Istikhara beten. Man soll Istikhara beten und dann soll, was dein Herz dir sagt, dass die Partei wählst du dann auch. Und das, ich meine, das ist heute der Kufr in der Welt. Das ist der Kufr, der heute in der Welt so weit verbreitet ist. Wie gesagt. Und Qiyas ist ein großes Kapitel. Qiyas ist Analogieschluss. Der Qiyas ist der sogenannte Analogieschluss. Das heißt, das ist ein sehr großes Kapitel. Ein Beispiel für den Qiyas wäre, ein klassisches Beispiel für den Qiyas, beispielsweise, dass man sagt, لا يقضي القاضي وهو غضبان. Also der Richter darf kein Urteil sprechen, wenn er sich im Zustand des Zornes befindet, wenn er zürnt. Dann ist es ihm verboten. Der Gesandte Al-Islam hat es dem Richter verboten, ein Urteil zu sprechen, wenn er sich gerade im Zustand des Zornes befindet. Warum darf er kein Urteil sprechen? Was ist die rechtswissenschaftliche Begründung? Was ist die Scharia-Begründung in diesem Fall? Die Begründung besteht darin, dass wenn er zornig ist, er kein klares Urteilsvermögen hat. Sein Urteilsvermögen wird eingeschränkt. Und daher sagen die Ulama, jetzt machen sie einen Qiyas, die sagen, gut, alles, was das Urteilsvermögen des Richters einschränkt, führt dazu, dass er kein Urteil sprechen darf in diesem Zustand. Sie sagen also, der Gesandte alaihissalatu wassalam hat es dem Richter verboten, im Zustand des Zornes ein Urteil zu sprechen. Also darf er auch kein Urteil sprechen, wenn er zum Beispiel sehr stark hungrig ist, einen sehr starken Hunger verspürt. Oder wenn er sehr wenig geschlafen hat. Oder wenn er sich in starker Trauer befindet, aufgrund eines Verlustes oder so. Denn diese Dinge führen zur Einschränkung seines Urteilsvermögens. Er hat dann nicht mehr die Befähigung, er ist dann nicht mehr befähigt, sich den Fall genau anzusehen und sich die verschiedenen Ansichten anzuhören und dann festzustellen, wie er zu urteilen hat. Er ist psychisch einfach zu sehr überlastet. Und deswegen haben die Ulama gesagt, wir machen hier einen Qiyas. Der Gesandte a.s. hat den Zorn angesprochen und im Qiyas erwähnen wir auch noch extreme Müdigkeit, starke Trauer, starker Hunger, starker Durst und so weiter. Starke Krankheit und so weiter. Alles, was eben sein Urteilsvermögen einschränkt. Das ist eine Form des Qiyas. Aber das hat eben nichts mit diesen Angelegenheiten zu tun, über die wir sprechen. Weil der Takfir, der Tawarit und dass man sich von den Tawarit lossagen muss und sie als die Köpfe des Kufr betrachten muss, das sind Dinge, über die besteht nicht nur der Ijma' min al-Ummat al-Muhammadiyya, das heißt nicht nur der Ijma' in unserer Umma, sondern darüber besteht der Ijma' von Adam a.s. bis zum heutigen Tag. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةِ الرَّسُولَ أَنْ يَعْبُدُ اللَّهَ وَاجْتَنِبُ الطَّاغُوتِ. Und wir haben in jeder Umma, in jeder Nation einen Propheten entsandt, der da verkündete, dient Allah und gehorcht Allah, dient und gehorcht Allah und distanziert euch vom Tawhut. Und distanziert euch vom Tawhut. Also jeder Prophet hat das verkündet. Darüber besteht der Ijma aller Propheten. Also das sind Dinge, die, wenn dann jetzt die Leute daherkommen und sagen, wir sollen den Tawhut wählen und das ist halal, ich meine, das ist Kufr zum Quadrat, das ist der Extremkufr. Das ist kein normaler Kufr mehr. Na. Wenn ihr wollt, können wir bis 11 weitermachen. Ja, an sich. Warum gibt es im Koran zwei Bezeichnungen für Mekka? Also Mekka, Mekka wa Mekka. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Kann ich jetzt nicht beantworten. Müsste ich nachschauen. Keine Ahnung. Also Mekka wird ja manchmal auch als Mekka bezeichnet im Koran. Na, nur bis 11 inshallah. Nur bis 11 Uhr. Kann ich vielleicht nachsehen, warum also Mekka und Mekka. Mekka ist auch ein Name von Mekka. Warum das so ist, weiß ich nicht. Aber grundsätzlich, diese Stadt Mekka hat auch noch den Namen Mekka. Warum das genauso ist, weiß ich nicht. Die Frage ist, war nicht Uwais al-Qarani ein sufistischer Gelehrter? Nein, natürlich nicht. Uwais al-Qarani, das Problem ist, dass die Sufis heute sich ständig auf Uwais al-Qarani, rahimahullah, beziehen und immer wieder von ihm sprechen und ihn als Beweis anführen. Wir haben früher mal ein bisschen ausführlicher über ihn gesprochen, ich werde es jetzt nicht wiederholen. Er war der bedeutendste Tabi'i, vielleicht nicht der bedeutendste Tabi'i, aber er war der beste Tabi'i. Der Gesandte a.s. hat vorhergesagt, dass er der beste der Tabi'in sein wird. Und Omar hat ihn ausfindig gemacht. Aber was wirklich wesentlich ist an diesem Hadith, dass er nicht der gelehrteste der Tabi'in war, aber er war jener Tabi'i, von dem der Prophet a.s. gesagt hat, dass er der Beste ist. Und wir sehen daran, dass jemand auch mit wenigem Wissen, dass jemand, der weniger Wissen hat, besser sein kann als jemand, der viel Wissen hat. Das nehmen wir in diesem Hadith, aber er ist natürlich kein Sufi-Gelehrter, weil es damals überhaupt keine Sufis gab. Und der Begriff Sufi ist überhaupt erst sehr spät gekommen. Der Begriff Sufi ist erst einige Jahrhunderte nach dem Tode des Gesandten sallallahu alaihi wasallam das erste Mal aufgekommen. Diesen Begriff kannten die Sahaba gar nicht. Diesen Begriff kannten die Tabi'in und Atba'u Tabi'in. Sie hatten von diesem Begriff nie gehört und haben ihn nie verwendet. Und er war kein Sufi-Gelehrter. Und die Sufis beziehen sich auf viele, sie beziehen sich auch auf Abu Bakr. Auf Abu Bakr und auf Salman al-Farisi und auf den Gelehrten Abdul Qadir al-Jailani und so weiter. Sie beziehen sich auf viele Leute. Sie beziehen sich auf al-Hasan al-Basri. Al-Hasan al-Basri ist einer der ganz bedeutenden Gelehrten der Tabi'in. Und nur weil sie sich auf sie beziehen, sind das noch keine Sufis. Sie beziehen sich auch auf Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Deswegen war Muhammad sallallahu alaihi wasallam kein Sufi-Gelehrter. Wal-a'yadhu billah. Die nächste Frage, kann es wegen seiner Liebe an Allah sein? Ja, natürlich. Ich meine, grundsätzlich ist der Iman eines Menschen hängt von seiner Hingabe und seiner Ergebung in den Willen Allahs ab. Je stärker er sich in den Willen Allahs ergibt, umso stärker ist auch seine Liebe zu Allah. Und vor allem, was wesentlich ist, es geht ja nicht nur darum jetzt, wie gesagt, dass er Allah liebt, es geht ja nicht darum, dass der Mensch Allah liebt, es geht darum, dass Allah den Menschen liebt. Es gibt sehr viele Kuffar, es gibt die Juden und die Christen und die Mönche und die Priester. Es gibt viele Leute, die ihr Leben lang sich dem Gottesdienst auf christliche Weise verschreiben. Sie tun das aus Liebe zu Allah, aber Allah hasst sie. Allah hasst sie und verabscheut sie. Aber Tatsache ist, dieser Mensch hat aufgrund der Reinheit seines Herzens und des Ikhlas, den er in seinem Herzen verspürt hat, also sozusagen die absolute Aufrichtigkeit, die absolute Hingabe und Ergebung in den Willen Allahs, der absolute Tawakkul, das volle Vertrauen in Allah, das Bemühen voll und ganz, nach jedem Punkt, nach den Gesetzen Allahs zu leben und sie zu verwirklichen, in all den Bereichen seines Lebens. All das, was er in seinem Herzen verspürt hat und durch seine Taten bestätigt hat, das hat ihn zum besten Menschen der Tabi'in gemacht. Und es kann eben sein, wie gesagt, es kann sein, dass jemand mehr Wissen hat. Das Wissen ist eine rein quantitative Sache. Es kann sein, dass jemand sehr viel Wissen hat. Ibn Abbas hat auch viel Wissen. Ibn Uthaymin hat noch mehr Wissen als Ibn Abbas. Und diese Leute hatten enorm großes Wissen. Aber ihre Herzen waren krank. Ihre Herzen waren krank. Es kann also sein, dass jemand viel Wissen hat, aber dieses Wissen nicht umsetzt. Und dadurch wird er bei Allah noch viel schlimmer als jemand, der kein Wissen hat. Weil der kann auch nichts umsetzen. Aber jemand, dem Allah Wissen schenkt und er es dann nicht für seine Sache verwendet, gegen den ist der Hass Allahs besonders groß. Und dieser Mann, Uwais al-Qarani, hatte zwar weniger Wissen als andere, viel Wissen, aber er hatte sich auch viel Wissen, aber weniger als andere. Und er hat, aber wie gesagt, diese Reinheit des Herzens, das, auf das kommt es letztendlich an. Aber das heißt nicht, dass jeder daherkommt und sagt, mein Herz ist rein, ich kann tun, was ich will. Es gibt ja viele Leute, die machen ständig Zina und sagen, ja, aber mein Herz ist rein. Das ist ein Lügner, er lügt. Na, und nächste Frage, inshallah, letzte Frage für heute. Wie kann man sagen, die Frage lautet, wie kann man sagen, dass Shahada halal ist? Manche glauben, dass es Selbstmord ist. Also die Frage ist undeutlich gestellt, aber ich glaube, mit der Frage ist gemeint, diese Anschläge, die vorgenommen werden, also Anschläge, in denen sich der Mujahid selber opfert. Also wenn jemand einen Anschlag gegen die Kuffar macht, zum Beispiel jemand setzt sich in ein Auto, wie das heute zum Beispiel im Irak sehr häufig passiert, oder in Afghanistan oder in diesen Ländern, oder auch in Israel. Jemand setzt sich in ein Auto, voll mit Sprengstoff beladen, und rast mit diesem Auto in irgendeinen Stützpunkt der Kuffar, und er weiß natürlich, dass er daran sterben wird, dass er an dieser Sache, dass er das sicher nicht überleben wird. Und deswegen gibt es Leute, die sagen, das ist Selbstmord. Ich meine, grundsätzlich muss man, das ist eine etwas ausführlichere Frage, ich werde jetzt nur kurz beantworten. Es stellt sich überhaupt, ich werde sie allgemein beantworten. Das soll nicht heißen, dass ich jetzt, grundsätzlich ist es so, dass diese Anschläge, diese Form der Anschläge oder diese Form der Verteidigung, also wenn Muslime sich gegen Kuffar verteidigen, die ihre Länder besetzt haben, nehmen wir an, die Länder der Muslime, heute gibt es keine Länder der Muslime, das ist ganz wichtig, aber nehmen wir an, wir haben einen islamischen Staat, und nehmen wir an, dieser islamische Staat, die Kuffar fallen in diesen islamischen Staat ein, dann haben die Muslime die individuelle Verpflichtung, jeder einzelne Muslim ist dann verpflichtet, diesen islamischen Staat gegen die Kuffar zu verteidigen. Wie gesagt, diesen Staat gibt es heute nicht. Aber wenn es ihn gibt, dann sind die Muslime verpflichtet, diesen Staat gegen die Kuffar zu verteidigen. Ist es in so einem Fall dann erlaubt, dass jemand sich in ein Auto setzt und in einen Stützpunkt der Kuffar hineinrast und sich dort in die Luft jagt? Dazu sage ich grundsätzlich ja. Grundsätzlich ist das erlaubt. Grundsätzlich ist das möglich. Das heißt, diese Form der Anschläge ist nicht verboten. Und die Sahaba haben hin und wieder, auch unter den Tabi'in natürlich, aber die Sahaba haben hin und wieder in dieser Art und Weise gekämpft. Das heißt, sie haben sich in eine kämpfende Menge der Kuffar geworfen und sie wussten genau, sie werden nicht zurückkommen. Sie haben sich hineingeworfen, haben um sich geschlagen und sie wussten genau, sie werden nicht herauskommen. Sie wussten genau, sie werden daran zugrunde gehen. Deswegen haben sie zum Beispiel teilweise ihre Schilder abgelegt und sind in die Kuffar hinein, weil sie wussten, sie überleben das eh nicht. Oder sie haben ihr Pferd geschlachtet, ihr Streitross, und sind in die Kuffar hinein und haben gesagt, gut, ich mache jetzt Schluss. Ich werde so viel wie möglich mitnehmen von ihnen und werde auf diese Art und Weise eben den Kuffar den größtmöglichen Schaden zufügen, den ich zufügen kann. Ich werde ihnen auf diese Art und Weise Angst einflößen und daher tue ich das. Und diese Frage wurde auch von den Salaf in dieser Form behandelt, und die Salaf haben das als halal erklärt, also die Gelehrten des Salaf, die Ulama, die ja immer, in den alten Fiqh-Büchern findet man diese Fragen, sie haben das so für halal erklärt. Wir haben auch diese eine Geschichte, im Hadith gibt es eine Geschichte, die Qissatul Ghulam, Qissatul Ghulami wal Malik wal Sahir. Diese Geschichte von jenem Jungen, das ist eine lange Geschichte, die können wir jetzt nicht vorbringen, vielleicht später hier mal ausführlich, ist eine sehr interessante Geschichte, aus der man sehr viel schöpfen kann. Aber unter anderem, ihr kennt diese Geschichte, nehme ich an, es war dieser Junge, es gab einen König, der hatte einen Magier, das ist im Hadith, im Sahih, kannst du den vorfinden, diese Geschichte. Der hatte einen Magier, und als der Magier älter wurde, hat er zum König gesagt, such einen jungen Mann aus, einen Ghulam, einen jungen Mann, den ich in der Magie unterrichten kann. Den ich in der Magie unterrichten kann, auf dass er dann die Magie fortführt nach meinem Tode. Und sie haben jemanden ausgesucht, einen sehr intelligenten Jungen, und gesagt, okay, den werden wir ausbilden. Der Magier begann ihn auszubilden, und der kam auf dem Weg zum Magier bei einem Mönch, bei einem Rahib, kam bei einem Mönch von den Ahlul Kitab vorbei, einem Muwahhid, jemand, einem Muslim, kam er vorbei, einem Menschen mit Wissen unter den Gelehrten, unter den damaligen Muslimen, vor Muhammad a.s.w., und es war von den Ahl al-Kitab. Und er hat von diesem den Tawhid gelernt. Er hat von ihm den Tawhid gelernt und hat ihn dann auch verkündet und verbreitet. Letztendlich, schau, was letztendlich passiert ist. Ihr kennt die Geschichte, also der König hat versucht, ihn auf verschiedene Methoden zu töten, hat es nicht geschafft. Und letztendlich hat ihm der Junge gesagt, hat ihm dieser junge Mann gesagt, du kannst mich nicht töten. Es gibt nur eine einzige Methode, um mich zu töten. Diese Methode besteht darin, dass du mich an einen Baum nagelst, auf einem freien Platz, und dass du das gesamte Volk, dein gesamtes Volk zusammenrufst. Rufe dein ganzes Volk zusammen. Nagle mich an einen Baum, fessle mich an einen Baum, und dann nimm den Bogen, leg den Pfeil an und sag Bismillahi Rabbil Ghulam. Und sag, im Namen Allahs, dem Herrn dieses Jungen. Im Namen Allahs, des Herrn dieses Jungen. Wenn du das sagst und deinen Pfeil loslässt, wird dieser Pfeil mich töten. Und der König hat das gemacht, ihr kennt die Geschichte, der König hat das genauso gemacht, hat gesagt, im Namen Allahs, der König hat nicht geglaubt an Allah. Der König war ein Kafir, er wollte nicht zugeben, dass er hat von sich selber behauptet, er ist derjenige, dem man gehorchen muss, dem man zu folgen hat. Er hat sich selber als Gott aufgespielt, er hat nicht zugegeben, dass es eine andere höhere Macht gibt, der man gehorchen darf. Und da hat er aber gesagt, nur wenn du diese Aussage triffst, und da hat der König hat ihm gesagt, im Namen Allahs, des Herrn dieses Jungen, als er das gesagt hat und den Pfeil abgeschossen hat, ist dieser Junge gestorben, ist getötet worden. Nachdem der König etliche Male versucht hatte, ihn zu töten, aber er konnte es nicht, Allah hat es nicht zugelassen. In diesem Fall hat dieser junge Mann, dieser Muwahid, hat dem König gezeigt, wie er ihn umbringen kann. Er hat ihm genau gesagt, was er tun muss, um ihn zu töten. Das heißt, er hat seinen Tod selbst verursacht. Warum hat er das getan? Er hat es getan, weil er wusste, das wird dazu führen, dass das ganze Volk den Islam annimmt. Und das ganze Volk hat dann auch den Islam angenommen. Und das ist diese Qissatu Ashabul Ukhdud. Nicht Wassamaidatul Buruj, diese Sura, die handelt von dieser Geschichte. Das heißt, wir sehen, in diesem Fall hat er das gemacht, aber bitte, also er hat seinen eigenen Tod verursacht. Aber hier ist ein ganz wichtiger Punkt. Hier gibt es einen ganz wichtigen Punkt. Also erstens, ich spreche jetzt nicht davon, dass man das tun soll, speziell in der heutigen Zeit, weil ich öfter gesagt habe, heute gibt es kein islamisches Land, das du zu verteidigen hast. Heute musst du mal den Tawhid unter den Leuten verbreiten. Und wenn sie Muwahidun sind und der Tawhid unter ihnen verbreitet ist, dann kann man damit beginnen, die Muwahidun gegen die Kuffar zu verteidigen. Aber dass wir sagen, heute müssen wir den Kampf und den Dschihad gegen die Amerikaner vornehmen, aber wir brauchen keinen Dschihad gegen die Regenten vornehmen, obwohl die Regenten weitaus gefährlicher sind und ihr Kuffar weitaus extremer ist als der Kuffar der Amerikaner, das habe ich früher ausführlich erklärt und inshallah kommt das auch noch in Zukunft sehr ausführlich, dieses Thema. Das ist sicher nicht die richtige Ansicht. Und was auch ein sehr wichtiger Punkt ist, die Sahaba, die in einer solchen Form den Dschihad vorgenommen haben, das heißt, die ihren eigenen Tod verursacht haben, die gewusst haben, dass sie, wenn sie sich in die kämpfenden Mengen werfen, dass sie daran sterben werden, das waren seltene Ausnahmefälle. Das waren seltene Ausnahmefälle. Der Dschihad im Großen und Ganzen wurde nicht so vorgenommen. Und das heißt, und das ist heute ein großes Problem. Heute in manchen Gebieten der Welt wird der sogenannte Dschihad nur auf diese Weise vorgenommen. Oder nahezu nur auf diese Weise vorgenommen. Und das ist sicher nicht richtig. Das ist sicher nicht richtig. Dass man solche Formen, solche Anschläge, in denen sich der Muwahhid opfert, dass man dies zur Regel und zur Grundlage des Dschihad. Wenn das in seltenen Ausnahmefällen vorkommt, wenn man das hin und wieder macht und man wirklich einen großen Vorteil darin sieht, dann ja, dann okay. Aber dass man sagt, der ganze Dschihad fußt darauf und basiert darauf, dass wir so kämpfen, dass wir die Leute in Autos setzen und sie sich selbst in die Luft jagen lassen, das ist nicht der Dschihad, den der Gesandte sallallahu alaihi wasallam und die Sahaba vorgenommen haben. Und wenn wir jetzt vereinzelt Beispiele finden, wie die Geschichte des Ghulam jetzt, oder wenn wir zwei, drei Beispiele von den Sahaba finden, die das gemacht haben, dann müssen wir auch die vielen tausend Beispiele von den Sahaba sehen, die das nicht gemacht haben. Und dass es eben nicht die Regel war. Und wir können nicht einen Ausnahmefall zur Regel machen. Das ist nicht richtig. Und heute wird das mit diesen Anschlägen sicherlich weit übertrieben. Aber nochmals, grundsätzlich darf man das nicht als Selbstmordanschlag bezeichnen. Und wenn jemand das heute macht, wenn jemand in der heutigen Zeit einen solchen Anschlag gegen die Kuffar vornimmt, mit der Niyyah es für Allah zu tun, mit der Niyyah des Dschihad, dann ist er Shahid. Dann ist er Shahid. Aber wie gesagt, ich rate nicht dazu, und aber dieser Mensch, der das vornimmt, der macht es mit einer guten Niyyah, und das ist eine Frage, in der es eben verschiedene Ansichten gibt. Und dieser Mensch ist grundsätzlich ein Shahid, und möge Allah seine Shahada akzeptieren, und wenn er das mit der Niyyah des Dschihad macht, dann zählt Allah das für ihn, dann rechnet ihm Allah das als Dschihad an, und er rechnet seinen Tod als Shahada an. Wallahu ta'ala a'lam. Jazakumullahu khairan. Danke für eure Aufmerksamkeit. Inshallah, wie gesagt, also morgen werden wir einen eigenen Termin einschieben. Wie immer, um 20 Uhr. Das heißt, schaut, nicht 20 Uhr, sagen wir 20.30 Uhr. Hier, also um 20.30 Uhr, weil um 20 Uhr ist Gebetszeit, also ungefähr 20 Uhr ist Gebetszeit. Ja klar, morgen inshallah schieben wir einen Termin an, nur für die Fragen. Nur für die Fragen. Also ab 20 Uhr ungefähr, aber wir werden de facto, wir werden sicher erst um 20.30 Uhr beginnen, weil vorher eben Gebetszeit ist. Inshallah. Wir werden morgen nur Fragen beantworten. Ich werde versuchen, mich auch wirklich kurz zu halten bei der Beantwortung der Fragen, weil es inzwischen sehr, sehr viele geworden sind. Und am Freitag haben wir dann wie immer unseren Dars, inshallah, wo wir dann weitermachen, und da werden wir diesen Schwachsinn, den dieser sogenannte Abul Hussein von sich gegeben hat, weiter widerlegen, wie wir das auch heute im Dars gemacht haben. Wir werden weiterhin aufzeigen, welch großen Jahl dieser Mann verbreitet. Wa jazakumullahu khairan. Danke für eure Aufmerksamkeit. Möge Allah euch belohnen. Barakallahu fikum. Qul subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.